richtig was labern. Also ab jetzt seid ihr online hier. Nee, online noch nicht, aber immerhin auf Konserve. Das heißt, ich muss das mal beschreiben. Wir haben jetzt hier 3 Notebooks und jetzt suchen alle verzweifelt Strom. So viele Stecker habe ich nicht mal hier im Keller. Und Marco, sein Windows 8 kommt nicht in mein Netzwerk. Warum, wissen wir nicht. Aber wir wissen, Windows 8 ist echt Schrott. So, jetzt pass auf, dass ich den anderen Kabel da nicht runterreiße, sonst ist mein NAS nämlich mit tot. Das wäre unschön. Boah, es müsste gerade so gehen, ne? Okay, Handys haben wir alle aus. Hast Flugmodus? Gerade Apples iPhone ist... Ich mach's ganz aus. Das ist gar nicht schlecht, aber das ist irgendwie, sendet das scheinbar mehr. Also wenn, gibt's meistens mit dem Problemchen. So, jetzt finde ich gerade, weil ich hier die Lupe schon anhab, mein Webtelefon nicht. Da ist mein Webtelefon. Jetzt müssen wir nicht auch langsam, es ist nämlich schon 8, wir sind eigentlich schon spät dran. Also fangen wir mal an, uns zu verbinden. Hallo? Alter, habt ihr mir jetzt das Netz gekillt? Haben wir? Das klar. Im Moment will das Webtelefon nicht gehen. Kriegen wir ein geringfügiges Problem? Da steht aber Internetzugriff. Ludwig unten? Wieso Ludwig unten? Ey, mein Netz ist weg. Da lästert er über mein Windows 8? Ja, das ist auch Windows 8. Ich meine, ich finde das auch. Irgendwas ist hier faul. Soll ich mich mal... Kann ich mir nicht vorstellen, was der das ist. Verbindung wird hergestellt. Ach, warte mal. Haha. Das kann auch noch was anderes sein. Ah. Hier geht noch so ein Flashfenster. Ah, genau. Und weil das gezoomt ist, sehe ich das Flashfenster. Willkommen bei 1000 Mics. Das heißt, bitte drück die Sterntaste, um die Übertragung zu starten. Du bist live on air. So, jetzt müssen wir zumindest mal bei den Konservenhörern sagen, ihr könnt wieder hinterm Schrank vorkommen. Das tut mir auch echt leid. Das ist wieder Windows 8. Windows 8 merkt sich bei Flash nämlich niemals, wie laut das eingestellt war. Und jedes Mal, wenn ich das neu benutze, steht er wieder auf 35 statt auf 5. Und genau das war eben die Lautstärke, die wir eben hatten. Ein Traum. So, das ist wieder zum Kotzen. Bevor wir zum Gast kommen, müssen wir ja wieder unseren Kommentarzettel einmal abarbeiten. Was haben wir denn Schönes? Achso, ja, siehst du, mein Gejaul hat geholfen. Wir haben jetzt statt 7, 8 Bewertungen bei iTunes. Ich weiß zwar nicht, wie wir da bewertet wurden, aber wir haben eine 8. Bewertung bekommen. Und unser Gast ist ja Apple-Jünger, den zwingen wir hier gleich noch live während der Sendung die 9. Bewertung abzugeben. Stimmt, aber du musst noch ein bisschen dichter ins Mikro, davon mal ab. Achso, ja stimmt, da muss ja iTunes drauf haben, ne? Ist man ja verpflichtet dazu. Was haben wir noch? Zurzeit wird in Podcasts viel über diese Bettelei diskutiert, nennen die das auch mittlerweile so schön. Im Moment wird sowieso auf jedem Podcast rumgehakt, habe ich das Gefühl. Ich weiß immer gar nicht, soll das ein Witz sein, aber so ein Podcast kostet ein Schweinegeld, das ist ein Schweineaufwand, den betreibt man natürlich, weil man Lust dazu hat, aber auch für die Leute, die zuhören. Und wenn da mal einer sagt, ihr könnt uns mal was für einen Gabenteller schicken, oder ich baue da einen Flatter-Button ein, dann sehe ich das nicht als Bettelei, das will ich nur einmal so eingestreut haben. Was haben wir noch? Ja, Flatter ist wieder da. Das wollte ich nochmal sagen, warum? Ich liebe diese Flatter-Idee, nämlich, dass die Leute mal eine Möglichkeit haben, im Internet den Leuten einfach was zu spenden, ohne dass das ein Schweinegeld kostet und dass gute Blogs mal belohnt werden, ohne dass das ein Aufwand ist. Und dafür ist Flatter einfach klasse. Und bevor uns jetzt einer unterstellt, wir werden jetzt hier Millionär oder irgendwas, wir zahlen da drauf. Wir müssen nämlich mindestens 2 Euro im Monat ausgeben. Und wir kriegen aber in dem Monat keine 2 Euro rein. Also braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wir werden nicht reich. Und wenn, dann wird der Podcast höchstens größer und nicht kürzer. Ich muss mal gerade gucken, mir folgt schon wieder irgendein Jäger jetzt. Das ist ja mal ganz neu. Hast du das Geocaching Magazin eigentlich auch abonniert, Marco? Ich habe das letzte Exemplar bekommen. Ich habe es nicht abonniert. Ich hole mir das meistens bei MyGeoCoin mit. Ja. Claudia vertreibt es ja auch. Ich habe aber noch nicht reingeguckt. Noch nicht? Nee. Das ist ein geiler Hardware-Test. Also im Moment bin ich vielleicht ein bisschen stockig, weil ich unsere Lautstärke immer noch einstelle. Da ist so ein Hardware-Test drin. Nee, ein Software-Test, glaube ich. Und bei jedem Software ist das gleiche Bild. Das ist Ihnen scheinbar nicht aufgefallen. Oh, schade. Ja, ich habe das Ding jetzt gekündigt, weil ehrlich gesagt, ich habe das mal als Spende gesehen, aber das war jetzt so ein Niveau langsam, wo ich sage, nee, sorry, geht gar nicht. Irgendwelche Verlosungen, die dann doch nicht rechtzeitig stattfinden, weil die irgendwo auf Cash-Tour sind. Und nee, also für eine professionelle Zeitung fand ich das sehr merkwürdig. Und das passt auch dazu, ich habe bis heute mein Geld nicht zurückbekommen. Da warte ich immer noch drauf. Also, ja, will ich gleich drauf rumhacken, aber finde ich jetzt echt schon nicht so doll. Aber sie haben sich entschuldigt und das Geld soll bald kommen. Also da will ich jetzt noch nicht zu früh meckern. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber guck mal rein, dass du nächstes Mal auch was dazu sagen kannst, wie du das so empfandest. Also es hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht, das letzte, muss ich jetzt sagen. Ja, wenn die Macher echte Geocacher sind, dann schleift natürlich alles andere, ne? Also ja, so wirkt dir das so ein bisschen. Also man vernachlässigt ja alles andere, nur damit man cachen gehen kann. Wie gesagt, ich will da auch nicht drauf rumhaken. Ich sehe gerade, die Gesamtlautstärke ist etwas gering. Oh Gott, die armen Dosenhörer, bei denen schwankt die Lautstärke heute noch viel mehr durch dieses Hin- und Hergedrehe. Ich hoffe mal, die ist jetzt etwas besser geworden. Was habe ich noch? Reviewer-Fragestunde. Ja, genau. Denkt dran. Wir brauchen immer noch Fragen. Wir haben ja schon ein paar. Hatte ich schon eingetragen, hast gesehen? Ja. Aber umso mehr, umso besser, würde ich sagen. Ne? Keine Frage. Also da könnt ihr gerne noch was dazu tun. Und dann brauchen wir noch dringend Gäste für die Sprechstunde im nächsten Jahr. Also fürs Anfang des Jahres habe ich noch zwei. Aber ja, es ist immer so blöd, ein bisschen so auf dem letzten Zapfen zu warten, dass ein neuer dazu kommt. Von daher, ich lese gerade im Chat, Dosenhörer sind schmerzfrei. Das müssen wir uns sowieso sein bei der Länge, die wir immer so haben. Von daher geht das schon. Ich hoffe, die Lautstärke passt jetzt. Überhaupt ist die Tonqualität irgendwie, als ob die Bandbreite halbiert wurde. Eigentlich sollte das nicht so sein. Aber ich habe ein neues Notebook am Laufen mit Windows 8, da arbeite ich noch dran. Gucke ich mir an, aber nicht jetzt während des Podcasts, sondern für nächstes Mal. Oh Mann. Du darfst jetzt mal begrüßen, damit du auch mal was zu sagen kommst hier. Ja, ich sage dann, schönen guten Abend, MCK04, ein Engländer, der zurück aus Österreich ist. Danke, da freue ich mich. Gerne. Jetzt kannst du mal erzählen, was es eigentlich auf sich hat. MCK04, Engländer, der aus Österreich wiedergekommen ist. Man muss dazu sagen, im 19. Jahrhundert ist meine Familie bei dieser Kartoffelplage aus Irland nach England gezogen. Das heißt, ich bin Engländer irischer Abstammung. Bin in Bingen, bin ich groß geworden. Meine Eltern, die sind nach Deutschland gezogen in den 60ern. Da war ich Kleinkind, habe dann im Kindergarten Deutsch gelernt. Und bin eigentlich fast mein ganzes Leben in Deutschland geblieben, bis vor 12 Jahren ich dann nach Wien gezogen bin. Von Horneburg bin ich nach Wien gezogen, habe dann 12 Jahre in Wien gelebt und gearbeitet und bin jetzt im Juli. Juli bin ich wieder zurückgezogen und dieses Mal nach Buxtehude. Oh Gott. Ja, nee. Oh Gott, kann man da nicht sagen. Also ich bin da extrem glücklich. Die Kinder, die sind auch total glücklich. Das macht ihnen richtig Laune. Ja. Wir haben so ein bisschen, sagen wir mal, die raue Nordseeluft auch mal ein bisschen vermisst in Wien. Und andere Sachen haben wir da auch noch ein bisschen vermisst. Und jetzt fühlen wir uns hier pudelwohl. Also es ist richtig klasse. Ein Lob für Buxtehude, das hört ihr, glaube ich, auch nicht oft da, ne? Ach doch, komm, ja. Buxtehude ist doch nicht schlecht. Ja, komm, also das ist top gegen. Die Sache ist ja die, als wir in Wien erzählt haben, wir ziehen zurück nach Deutschland, dann war ja alles in Ordnung. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen nach Buxtehude. Ja. Und dann haben wir gesagt, was? Wohin? Das gibt's wirklich? Dann habe ich das in Süddeutschland erzählt, in Würzburg, in München. Habe erzählt, ja Leute, wir ziehen wieder zurück, wir ziehen nach Buxtehude. Was? Das gibt's wirklich? Wir kennen das nur, ach, geh doch nach Buxtehude, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst, so ungefähr. Ne? Aber also mittlerweile ist das so ein kleines, ich würde schon fast sagen, das ist so ein Markenzeichen. Das ist so ein Branding sozusagen, dass wir halt jetzt Buxtehuder sind. Ja, kennen tun den Namen, glaube ich, alle. Also das ist, genau, wo kommt gerade auch aus dem Chat, wo die Hunde mit dem Schwanzbär, genau da vorne kennen das, glaube ich, genau, alle. Richtig. Oh, guck mal, der Erste vermutet auch schon, dass das ein iPhone in der Nähe liegt und an einem schuld ist, was wir akustische Probleme haben. Nein, das ist heute irgendwie, weiß ich auch nicht, die Regelung. Wir haben hier ein iPhone in der Nähe. Mein iPhone ist aus. Das ist aus, ich habe das ganz, ganz ausgemacht. Also da ist nichts. Nee, wir haben, also muss ich am Anfang ein bisschen einregeln. Also, dass wie gesagt, im Hintergrund heimlich noch was sendet, ne? Den Akku kannst du ja nicht rausnehmen bei der Kiste. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber lass uns bloß nicht so einen Krieg anfangen. nee, heute liegt's eher irgendwie, ich weiß auch nicht, dass der reagiert heute empfindlicher. Aber wie gesagt, das ist ein neuer Rechner, alles neu, von daher, aber unsere Leute sind ja auch Schmerzen gewohnt. Das stimmt, ja, hat er vorhin schön auf den Punkt gebracht, der Chat. Die kennen das nicht anders. Von daher regel ich noch ein bisschen weiter. Wie kommt der Name zustande? Hatten wir es nie. Wir hatten nur jetzt, wo du herkommst. Richtig. Und der Name? MCK ist ja jetzt irgendwie nicht so, was mir jetzt als den ersten Schlag einfallen würde. Ja, also mein Name ist Ricky McKenna. McKenna ist ein irischer Name. Das kommt aus dem County Monaghan, Republik Irland. Und ich bin Engländer irischer Abstammung. Ui. Bin, wie gesagt, in Deutschland groß geworden und habe jetzt bis auf 12 Jahre Österreich-Aufenthalt habe ich halt die ganze Zeit in, oder fast die ganze Zeit in Deutschland gelebt, aufgewachsen und auch gearbeitet. Freiwillig nach Österreich, mein Gott. Das hast du gesagt. Ja, nee, oh, um Gottes Willen. Also. Warum nicht? Und ja, aber MCK und wieso 04? Ja, wir sind 4 Leute zu Hause. Ah, ja. Wieso 4? Deinen Sohn kenne ich ja schon, aber Frau ja, und was noch? Und eine Zwillingsschwester. Also nicht meine Zwillingsschwester, sondern die Zwillingsschwester vom Sean. Und die wollte nicht cashen? Oder? Nee, die Lara, die will nicht so cashen. Das ist nicht so ihre Welt. Die ist 11, ne? Nee, die sind beide 13. 13, ich dachte, die beiden sind 11. Mhm. Ja, mit 13 weiß ich auch nicht, ob jetzt Mädchen unbedingt cashen möchte, ob das mal ein Traum wäre. Nee, das ist nicht so ihr Ding. Also ihr Ding ist es momentan so dieses bis zum Abendrot und bis zum Morgengrauen und was auch immer. Und ich weiß ganz genau, ich muss jetzt nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende in Stade, muss ich ins Kino gehen und mit der diesen Film da sehen, diesen letzten Bissfilm da, diesen Vampirfilm da. Ach, Twilight? Twilight, ja, ganz genau, ja, Twilight. Ja, richtig, ja. Ja, ja. Ja, nicht ganz so schreien, sonst haust du uns hier die Pegel weg. Okay. wie bist du denn überhaupt zum Hobby gekommen? Ich bin eigentlich, durch Marco. Ich bin durch Marco bin ich zu diesem Hobby gekommen. Wir kennen uns schon seit mittlerweile, glaube ich, 12 Jahren oder 13, nee, seit 13 Jahren, da haben wir gemeinsam in Horneburg gelebt, also nicht gemeinsam, also ich mit meiner Frau und Kindern und deine Frau hat nebenan gewohnt, ja, und da haben wir uns kennengelernt und kennen und schätzen gelernt und als wir in Wien waren, da habt ihr uns ein paar Mal besucht und irgendwann mal hat der Marco dann auch diesen GPS mitgehabt und hat gesagt, so, und jetzt machen wir uns mal ein bisschen auf die Suche. Ich musste mir natürlich einen Länderpunkt in Österreich holen. Du hast unseren Muggel verraten. Mann, Mann, Mann. Das macht man doch nicht, das weißt du doch. Ja, genau. Was verraten? Man verrät doch sein Hobby nicht an Muggel, sagen wir immer. Ja, aber ich bin ja kein Muggel mehr. Ich bin ja sozusagen schon halb konvertiert. Sag mal, habe ich heute eigentlich was getrunken? Wieso regle ich eigentlich immer dich, Marco, runter, wenn er einfach hier zu laut war? Jetzt klappt das viel besser, jetzt dürfte der Ton wieder besser werden. Ich weiß, heute bin ich irgendwie ein bisschen neben der Spur, keine Ahnung. Irgendwie war nicht mein Tag. Weiß ich auch nicht. Das heißt, du bist da, aber wann hast du ihn denn bekehrt? 6, 7, 8 Jahre. Sieben, acht Jahre, genau. Wird das schon her sein. Immer ins Mikro. Ja, und da haben wir uns gleich so ein Teil gekauft. Da musst du halt alles noch so eingeben. Das läuft nicht irgendwie über Touchscreen oder was auch immer, sondern das ist ein recht statisches Teil. Das macht auch, ich glaube, Leute, die jetzt schon länger cachen und die also wirklich diese Profiteile haben, mit mir zu cachen macht keinen Spaß. Ach nee, das ist also diese Profi. Was heißt denn Profiteile? Hast du eins mit Karte? Ja, Magellan. Magellan. Triton. Triton, ganz genau, ja. Ja, okay, da gehen jetzt einigen die Nackenhaare hoch, das glaube ich. Aber das im Prinzip geht das wunderbar. Ja, die Magellan hat immer dieses Problem gehabt, also ganz früher, vor 5 Jahren so, wenn du mit Magellan praktisch, also der Garmin-User war am Final und der Magellan-User ist 30 Meter weitergelaufen, bis das Magellan gemerkt hat, ach, wir stehen, dann gehen wir mal ein Stück zurück. Das war einmal so ein typisches Magellan-Problem, ja. Ja, wir haben so ein Outdoor-Geschäft ganz in der Nähe, wo wir gewohnt haben in Wien. Und da habe ich mich einfach mal so ein bisschen beraten lassen und da hat dieser Typ gesagt, du musst unbedingt einen Magellan kaufen, das ist genau das Teil und das ist voll am Kommen und so weiter. Und ich meine, ich habe alles geglaubt, was der gesagt hat und dementsprechend habe ich das dann auch gekauft, war auch sehr, sehr stolz, bis ich dann irgendwann mal das Gesicht von Marco gesehen habe. Da hat gesagt, ja, das sowas Ähnliches, das hatte ich vor ein paar Jahren auch. Ja, naja, gut. Dann ja, meine erste Tour nach Österreich war auch mit dem Magellan, mit dem Exorzisten, wie er gerne genannt wird, der Explorist. Ja. Und den habe ich eingeschaltet vor der Tür in einer dieser Häuserschluchten dort in Wien. Ja. Und was ich vorher gar nicht so bedacht hatte, was wirklich für dieses Gerät schrecklich war, da hängen ja unheimlich viele Kabel dann immer zwischen den Häusern. Richtig. Für die Straßenlampen, die sind ja aufgehängt an Kabeln. Echt? Ja, dann fahren die Straßenbahnen natürlich lang. Auch das geht alles über irgendwelche Kabel, die da in die Luft gehängt werden. Und dann stehst du natürlich als Fußgänger unter diesem Kabelgewirr. Und du kannst also wirklich so ein Magellan dort einschalten, hinlegen und einfach mal 10 Minuten liegen lassen, bis du schon mal weißt, okay, wir sind jetzt nicht mehr in Deutschland. Du hast mich also hier in Österreich eingeschaltet. Ich fange jetzt mal an zu gucken, in welcher Stadt du sein könntest. Ja, also ich glaube, am ersten Tag habe ich es einfach aufgegeben. Ich habe das Gerät dann abends irgendwie ans Fenster gelegt und sich erstmal einpendeln lassen. Morgens benutzen. Das war die Hölle. Ja. Ja, und beim zweiten Mal in Österreich, da hatte ich dann das 60 CSX von Garmin. Das war wirklich eine ganz andere Welt. Also einschalten, kurz Luft holen und losgehen. Und dann wusste das Ding, wo es ist. Das war. Diese ganze X-Serie war sowieso so ein Durchbruch, fand ich. Also die war vom Fix her und auch vom Empfang her einfach so ein Quantensprung dazwischen. Ja. Aber so schlecht, also Magellan ist eigentlich mit Garmin fast gleich auf. Das ist eher wieder so eine Glaubens. Das ist so wie Apple und Android. Das ist so eine Glaubensfrage. Sagen wir es mal so: Ich habe kein Kabel fürs Internet. Dementsprechend gehe ich einfach mal ins Netz und suche mir irgendwelche Spots und dann schreibe ich dann einfach mal alles auf ein Stück Papier. Ja? Und dann gebe ich das eine ein und dann fahre ich dann mit dem Fahrrad oder laufe dann einfach rum und wenn ich das gefunden habe, dann gebe ich das nächste ein. Und kann Apple nicht drucken? Oder? Bitte? Kann so ein Apple nicht drucken? Oder? Ja, natürlich kann Apple auch drucken, aber ich meine, dann hätte ich ja pro Teil hätte ich dann eine Seite und so schreibe ich dann einfach mal, sagen wir mal, 5 oder 6 oder 7 Sachen auf eine Seite und dann arbeite ich die einfach mal ab. Warum nimmst du nicht das iPhone? Ich habe mit dem iPhone das bisher noch nicht gemacht, weil mir wurde gesagt, dass ich mit dem iPhone selbst auch mal so 30 Meter zu früh oder zu spät oder zu weit links oder zu weit rechts da rauskomme. So kann man noch nicht mal sagen. Also, oh Mann, ich sehe gerade, viel weit wollte gucken, wie du aussiehst. Keine Bilder im Profil, das ist ein Mangel. Wir fotografieren die nachher ab und dann werden wir das mit in den Beitrag verlinken. Aber ich möchte auch ganz wissen, wie viel Weib ausschaut. Also, wenn die mich stalken will, dann will ich die zuerst mal sehen. Das kann ich dir zeigen. Moment, lass mal. Ja, wir müssen jetzt mal viel Vibe eben suchen. Oh, wo finde ich sie jetzt am besten? Sie hat, glaube ich, vorhin irgendwas bei uns geschrieben. Da müsste ich sie eigentlich irgendwo finden. Da ist Tanja. Da ist sie. Das ist die Tanja. Tja, jetzt stalken wir dich gerade. Also, er sitzt hier mit offenem Mund und... Ne? Aber sie sieht aus, als ob sie gerade aus dem Urlaub kämen. Ja, ja, siehst du mal. Also schöne Farbe im Gesicht. Ja. Ach nee, das ist der Schal, der Rot. Ach nee, auch. Oh, jetzt sag lieber nichts. Was das immer du okay, sagst, ich sag einfach, nein. Kann nur gefährlich werden. Ach so, sie meinte Bilder vom Cashen. Ach so. Na, jetzt kriegst du trotzdem ein Bild von ihm nachher. Oh, aber die haben wir doch. Halt. Immer ins Mikro. Die Bilder, die haben wir doch von vor 2 Wochen. Stimmt, dann nehmen wir eins von diesen Actionbildern vom Klettern. Genau. Damit die Leute, sie müssen ja auch folgen können, die uns zuhören. Also wir reden gerade davon, wir haben vor 2 Wochen? Das war vor 2 oder vor 3 Wochen? Vor 2, 3 Wochen waren wir mal zusammen mit der Strickleiter los. Genau, da haben wir dem Ricky so ein Gurt um die Füße gelegt. Das, was die Bungee-Springer kennen, das haben wir dem Ricky angepasst und haben ihn dann halt den Baum hochgezogen. Wir haben ihn nur als Gewicht benutzt und sein Sohn ist hoch, weil er einfach zu langsam war. Also... Und verarscht dich dein Sohn damit immer noch, dass er viel schneller war? Ja, sagen wir es mal so, ich gehe auf dieses Gespräch gar nicht so ein. Der war innerhalb von einer Minute, war der wohl auf 13 Meter oder so lange, auf 14, 15 Meter? So lange hat er nicht mal gebraucht, glaube ich. Nicht mal, es war wirklich unfassbar. Und ich habe, glaube ich, ungefähr 5 Minuten gebraucht. Ja gut, wenn wir es positiv sagen wollen, ja. Ja, dann sag's doch mal positiv, meine Güte. Ich wollte jetzt ein Bild machen, wie du in der Mitte Pause gemacht hast. Nein. Mach doch einfach dieses Bild, wo ich dann noch meinen nackten Oberkörper so zeige. Ja, okay. Das kriegen wir auch noch. Also müssen wir mal sagen, wir haben 3 Bäume gemacht, 3? Mhm. Ja. Mhm. 1,15, 1,16 und 1,8 Meter, glaube ich. So müsste das in etwa hinkommen. Ja, beim ersten rennt Shawnee hoch. Ja, der ist war oben angekommen. Zack oben. Ja, irgendwie geht die Dose nicht richtig auf. Ich bringe einfach die ganze Dose mit runter. Hat er die Dose mit runtergebracht. Und unten standen die Leute alle und sagten, nee. Da war aber auch schon wieder halb runter, genau, mit Dose. Jetzt muss ich auch wieder hoch. Und dann kam Fatih. Ja. Und dann bin ich da wieder hoch. Und ich bin da etwas zu schnell da hoch. Ja, hatte so ein Mann auch was zu lachen, wenigstens. Der hat was zu lachen gehabt, ja. Das stimmt. Ja, aber ich war fix und alle, als ich da oben war. Das war das erste Mal, dass ich so eine Leiter da hoch bin, so eine kleine. Das war klasse. Also. Das ging uns aber ein. So, wenn du das zu schnell am Anfang machst, geht dir die Luft aus. Und der Kleine natürlich mit seinem Gewicht-Kraftverhältnis, das passt natürlich viel besser, ja. Ja. Aber so war das gleich ein guter Anfang. Oh, guck mal, jetzt kommen die ersten zu spät hier. Lirk hat wieder nicht mitgedacht. Oder bei kriegen wir doch, wir haben überall verkünden wir immer, wann wir anfangen. Wo sind wir denn überhaupt so richtig? Wir müssen uns ja mal so ein bisschen an unsere Linie hier halten. Wie alt bist du denn? So über den Daumen, wenn es nicht genau willst und sagen willst. Also über den Daumen bin ich 47. Ja, das ist alle gleich. Also du bist ja so ein Jungspunter. Marco ist ja unser Kind hier, aber. Das ist alles so in dem Alter Mitte 40 langsam. Um abzulenken, haben wir jetzt ja Shawnee mit aus der Mogelwelt rausgerissen. Mit seinen 13 Jahren, der jetzt auch cashen geht und ein paar Mal unterstützt. Der senkt natürlich die Quote. Ne? Ja. Wobei ich gesehen habe, wir stalken ja vorher immer ein bisschen, bei euch war ja nicht ganz so viel zu stalken. Aber irgendwie, meint ihr, das bleibt euer Hobby? Ja, auf jeden Fall. Echt? Weil in 3 Monaten 18 Founds ist jetzt nichts, wo man denken würde, oh, die hat es aber richtig gepackt. Sagen wir es mal so, ich war jetzt vor, wann war das gewesen, im Oktober, war ich 3 Wochen in Würzburg. Ja. Ich habe mein GPS mitgehabt und ich habe mir vorgenommen, ich gehe cashen. Und ich war abends, war ich so müde geschafft, da habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht. Da dachte ich, oh, lass mal die Ruhe, ich kann nicht mehr. Wochenends muss ich dann leider auch arbeiten. Und das heißt also, ich habe das Ding unverrichteter Dinge, habe ich dann wieder mit nach Hause genommen. Aber ich habe in der letzten Woche, da habe ich auch einige wiedergefunden. Einige ist gut. Also. Ja, also ich hab da schon einige Sachen wieder gemacht und... Als Weihnachtsgeschenk wünsche ich mir in diesem Jahr auch ein etwas schöneres Geocaching-Teil. Wie heißen die Dinger nochmal? GPS-Geräte. Ja. Einfach nur, dass ich das auch mal ein bisschen laden kann und vor allem, dass ich dann auch entsprechend mit dem Fahrrad dann auch rumfahren kann und dass ich die Sachen schneller eingeben kann. Und da freue ich mich schon drauf. Also da werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Ah, weil 18 Stück klingt sonst nämlich jetzt nicht so nach dem... Ja. Ich guck gerade mal, und dennoch alles Tradis. Sind wir ein bisschen faul, oder? Ja, Ricky beißt sich gerade die Zähne aus an einem Nano, den er fast vor der Haustür hat. Oh. Ohne Telefonjoker noch, das merkt man, ne? Ich habe mich mit dem Owner abgesprochen. Ich krieg immer eine Nachricht, wenn Ricky losgeht, dann klingelt mein Handy und ich sammle den schnell ein. Ja, das ist vernünftig. Lass ihn suchen und dann packe ich ihn danach wieder hin. Das ist ein Teil Gipgummi. Das sagt mir irgendwie auch was, aber weiß ich jetzt im Moment. Aber bei diesem Teil gibt Gummi, ich sage ja nicht, um was es da geht, aber ich habe das Ding, habe ich schon mehr oder weniger abgeklopft, auseinandergenommen. In jede einzelne Öffnung habe ich da schon meine Finger drin gehabt und habe überall gesucht. Mir sind Spinnen entgegengekommen. Dann habe ich gewartet, bis da wieder gemäht wurde, dass das Ding also ganz frei war. Dann bin ich wieder hingegangen. Ich war letzte Woche wieder da gewesen. Und ich glaube, ich habe letzte Woche auch mal wieder gepostet, dass ich wieder nicht fündig war. Und ich war jetzt ungefähr 3-mal oder 4-mal war ich schon da gewesen. Aber das lässt mir einfach keine Ruhe. Warum sollen wir nicht erzählen, um was es bei dem Cache geht? Also es ist halt ein Nano an einem Automaten, der Gummi gibt. Ach, so ein Präsentation. Die Nachbarn, die amüsieren sich schon immer drüber. Genau. Guck mal, da ist wieder der Ricky, der sucht da wieder. Der holt sich jeden Tag irgendwie Gummi. Ja, das ist natürlich. Ich stehe da immer mit dem Auto und die Leute, die fahren immer ganz langsam vorbei und lächeln dann. Und winken schon. Und denken, was will denn dieser alte Typ eigentlich mit diesen Gummis da? Gut, wenn die Mädels anhalten, dann hat es sich ja gelohnt, aber so. Gibt Gummi, ich gucke gerade mal, ob ich den auf die Schnelle hier finde. Guck mal, wie viele Gummis es gibt. Ist das hier der von Dashing the Wire? Ja. Gucken wir doch mal. Und 1,51er, ja. Aber der erste hat auch schon gleich über dich gelästert hier und schrieb gleich, wie abends zu müde, um nochmal zum Cashen zu gehen. Next. Aber wir haben keinen anderen Gast hier. Wir müssen heute mit ihm leben. Lebt mit mir. Wir gucken mal. Gib Gummi. Das sagt mir so gar nichts. Habe ich den auch schon gefunden? MCK didn't find it. Und wie das dann so ist, gleich danach postet einer schnell gefunden. Vielen Dank. Ja, nee, das ist ja auch, das muss man dann ja auch schon aus Prinzip im Prinzip. Oh, den habe ich 2008 gefunden, deswegen erinnere ich mich da jetzt auch auf den Schlag nicht mehr dran. Ich muss sie glatt mal gerade gucken. Ist heute wieder sehr angenehm für die Hörer, wenn wir so über Sachen reden, die sie nicht sehen können. Vielleicht sollte ich mal den GC-Code nennen. Das damit ist eine Idee. Wo ist er denn überhaupt da? Nee. Was ist denn das für ein Code? Achso, das ist ja von meinem... Ja, ich gucke gleich zurück. Stimmt, in Harburg. War der nicht völlig einfach? Also ich... Natürlich, der ist total einfach. Wenn ich da sowas schreibe, heißt das meistens, naja gut, mir fällt echt nichts ein, weil er so billig ist. Nein, ich habe ja schon einige Sachen, habe ich ja schon gefunden und nicht nur einer. Ja, Latsch oben auf dem Baum. Ja. Also wer sich ein Bild machen will, das geht um GC18M wie Martha, 5G wie Gustav. Genau, nochmal GC18M5G, wer mal gucken will nebenbei. Oh, jetzt habe ich Tanja hier wieder, die kann da auch erstmal bleiben, die brauchen wir im Moment nicht. Ach, da ist John hat schon. Das ist Chat, ne? Das ist schon alles, da steht schon, klickbereit und ich liebe diesen Chat. Das darf man nicht so oft sagen, das steigt dir dann auch nur zu Kopf. So. Oh, jetzt kommt viel, weil er stellt schon die Fragen für uns zu. Ich fasse es hier gar nicht. Haben wir aber gerade schon beantwortet. Er hat ein DNF geschrieben bei dem Nano. Und sogar einen recht umfangreichen, was ja selten ist bei DNFs. Die meisten sind entweder sauer und halten sich schon kurz, damit sie nicht beleidigt werden. Oder sie schreiben gar nichts, weil das irgendwie eher abschneidend ist. Nee, aber ich hab bei dem einen Cache, da habe ich schon 2 DNFs geschrieben. Ja, warum denn auch nicht? Also ja eben, ganz genau. Ich, das ist ja nicht so, dass ich mich da irgendwie, dass mir das peinlich ist oder was auch immer. Ich bin ein blutiger Anfänger. Und ja. das ist ein Hobby. Das ist ein Hobby, wo ich einfach so langsam mich ranführe. Ich mache das meiste immer ganz alleine. Ja. Und das mache ich eigentlich mal, wo ich denke, oh, jetzt habe ich den ganzen Tag am Computer gesessen, jetzt gehst du einfach mal mit dem Fahrrad noch ein bisschen raus und dann fährst du einfach mal eine Runde. Dann mache ich ein paar Ausdrucke, dann schreibe ich ein paar Sachen auf und dann gehe ich los. Das ist schon, also ich habe da schon sehr viel Ehrgeiz. Ich will die Sachen auch finden und gebe Gummi. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss wahrscheinlich jedes einzelne Gummi da drin kaufen, bis ich dann irgendwann mal... bis ich dann endlich mal das Ding da gefunden habe, aber ich gebe nicht auf, ich werde dann nochmal hingehen. Du weißt mal, wie Nano aussieht, ne? Ja, sicher. Naja, so sicher ist es ja nicht, da steht da Mikro drauf, also... Nee, also die Dinger, die kenne ich. Okay. Da gibt's hier einen in Buxtehude, gibt's da einen an der Sparkasse, da ist so ein wunderschöner Hund. Jetzt wollen wir aber nicht zu genau spoilern, ja. Nein, aber da habe ich den Namen sofort gefunden. An dem Dackel da, ja. An dem Dackel, habe ich sofort gefunden, ne? Der sagt mir auch was. Also ihr hört da draußen, es gibt auch Newbies, die kümmern sich darum und die suchen auch mehrmals und die nehmen sich sogar noch Zeit für das Hobby. Oh, da bist du nicht so weit, da bist du relativ alleine sogar eigentlich, würde ich sagen. Was könnte ich soll ihn zum Event begleiten? Wozu soll ich ihn zum Event begleiten? Wir waren doch schon zusammen klettern. Event macht Marco mit ihm, ich bin nicht der Eventgänger, das wisst ihr doch. Ja, ich kann ja nicht. Ich wollte mich jetzt heute zum Event anmelden hier bei dem sympathischen Irren da von der Nordsee. Haben wir ganz vergessen. Ich meine, Alex Schweigert, er hebt schon wieder ab, was man so bei einigen Tweets und so merkt. Also er schwebt schon wieder so ein bisschen über dem Boden. Irgendeiner muss ihn mal wieder erden, glaube ich. Er ist ja schon wieder der IT-Führer der größten Firma der Welt und ähnliches. Aber er hat's hinbekommen. Die Helgeoland ist irgendwie in 2 Minuten ausverkauft gewesen. Da kann man nur einen Hut vorziehen. Außer auf Facebook findet sich schon wieder einer, der war schon wieder den ganzen Tag am Rumnölen. Ja, das Event wäre, da würde ja nirgends stehen, dass das Geld kostet. Nee, kostet es ja auch nicht. Kannst ja rüberschwimmen. Ja. Keiner zwingt dich da mitzufahren. Also, boah, ich finde das immer so dieser neidzerfressende. Warum soll er doch machen? Es gibt doch Leute, die fahren mit Seekajaks irgendwie über die Nordsee. Warum nicht? Dann soll er doch hinpaddeln. Nee, der wollte meckern. Der hat es nicht geschnallt. Da hatte ich geschrieben, naja, die meisten wussten halt, wie das sich zusammensetzt, weil viele schon mitgefahren sind. Ach, denn ist das nur für Eingeweihte? Und so ging das ununterbrochen. Ich habe nachher auch nicht mehr geantwortet, weil es einfach nur noch, der wollte pöbeln, das wollte er unbedingt. Und dann hat es auch immer keinen Sinn mehr, da überhaupt noch drüber. Ja gut, das ist halt für Elite. Alex pickt ja auch für diese Facebook-Gruppe nur Elite-Cacher raus. Stocher doch rum in der Wunde. Also damit du mal weißt, worum es geht. Also der Alex Schweigert, der kommt von der Nordsee. Ja. Und jetzt könnte man im Positiven sagen, der hat so einen Lippen an der Schüssel. Also das sagt er aber auch selber von sich. Also wenn du mal Videos von ihm gesehen hast, weißt du, was man meint. Und dadurch ist er einfach Kult. So, der hat irgendwann mal gesagt, wir machen ein echtes T5er-Event. Und das war zumindest eins der ersten T5er-Events, weil das war eine Fahrt über die Nordsee, auf eine Hallig rüber. Dann hat er ein ganzes Schiff geschartert und dann sind da 80 Leute hingefahren und mit diesem Schiff zur Hallig, Runde um die Hallig, ein paar Stunden und dann wieder zurück. Und beim nächsten Mal waren es dann schon 200 Leute und beim nächsten Mal waren es dann schon 2 Schiffe mit 300 Leuten. Und das wurde immer größer. Das, die Organisation ist immer so, dass sie eigentlich nicht organisiert ist. Das kriegt aber, das gehört aber dazu. Also da ist der Grieche, wo es immer Vor-Event gibt, der ist völlig überfordert. Das Nach-Event, da klappt meistens, dann gibt es keine großen Gläser mehr. Und also irgendwas klappt immer nicht. Aber das würde auch fehlen, wenn das nicht so wäre. Nee, das macht die Sache ja authentisch. Nee, genau, eben, genau. Und dann ging es aber los, dann wurden schon die ersten neidisch, weil sie keine Karten gekriegt haben. Dann gab es schon Gegen-Events, was ja eigentlich schon fast eine Adelung ist. Weil gut bist du erst, wenn du richtige Neider hast. Und so ging das dann immer weiter. Und jetzt hat er als letztes gesagt, Mensch, wir machen jetzt mit diesem Schiff, ich darf es ja gar nicht sagen, aber mit diesen echt Süßwasserkapitänen da, die jetzt sonst nur zu einer Hallig rüberfahren, eine Fahrt nach Helgoland. Also ich habe ihm gesagt, du bist so bescheuert, du kriegst doch nie voll die Leute. 250 Mann passen auf das Schiff. Und dann hat er mit der Reederei eine Absprache gemacht, 150 muss er mindestens bringen, dann würden die das auffüllen. Ne? Dann hat er kein finanzielles Risiko. So, heute war jetzt Freischaltung dieser Kartenaktion, wo du dich anmelden konntest, Karten kaufen. Und nach 2 Minuten konntest du in den Tweets schon erkennen, dass der Server zusammengebrochen war. Wahnsinn. Ja, 230 Karten weg in weiß ich nicht, 2 Minuten. Aber das zeigt ja auch, wie viele Leute überhaupt interessiert sind daran. Ja. Und das wird jetzt so ein bisschen wieder geadelt durch halt ein, zwei, die dann auf Facebook wieder, und das ist alles schlimm und alles ist doof. Und anstatt einfach nicht mitzufahren, Ruhe ist, nein, da muss jetzt so, da geht der Krieg wieder los. Das wirst du aber noch kennenlernen. Bei Keschern ist das ganz extrem. Da wird um alles bis aufs Blut gestritten. Also geh bloß nicht davon aus, dass das ein Spiel ist. Ich finde das schon sehr interessant zu sehen. Es gibt ja einige Leute, die sind ja so stolz auf ihre ganzen Statistiken. Oh. Finde ich auch klasse. Ne? Aber ich bin beispielsweise, ich war bei mir noch nie irgendwie auf einer Statistik drauf gewesen. Ja? Über 18 Pfund hast du dir auf den Kopf. Mir macht das halt Spaß. Ja, ja? Klar. Und ich habe ja echt nette Leute bisher auch kennengelernt, ja, und da reden wir auch mal über andere Sachen. Und das ist für mich ja auch ganz nett, ja. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Sachen zu finden, sondern auch mal eine schöne Zeit miteinander zu haben. Klar. Ja. Und danach, dann gehen wir, wo waren wir gewesen? In der Wunderbar, danach haben wir noch einen Absacker getrunken und auch noch ein bisschen erzählt und ein bisschen Spaß gehabt und gelacht. Und das ist eigentlich das, was für mich die gesamte Geschichte dann auch rund macht. Ja, ja, das sehe ich auch so. Also ich bin jetzt nicht so der gesellige Typ, aber zum Beispiel dieses Klettern hätte ich ohne Marco auch nie angefangen. Mhm. Erstmal geht's alleine, ja, wär auch gegangen, aber wäre ich auf den Zapfen gekommen. Aber das ist jedes Mal, wenn wir dann nehmen ja natürlich das Bike mit, meistens noch mit, das ist immer ein Gesamterlebnis. Ja. Wir schaffen dann 2 Bäume am Tag, weil wir eigentlich mehr sabbeln als klettern. Ne? Ja. Ja, so sieht auch mal komisch aus mit Pfeil und Bogen, Rollkoffer und. Ja, schönen Gruß an den Spikeman, wenn er jetzt hier mithört. Nächstes Mal können wir um die Wette schießen. Ja, wir haben ja jetzt eine, wie heißt das Ding? Ich habe jetzt einen Big Shot zu Hause. Ja, herrlich. Kotzt ich habe auch schon die ersten Kastanien in der Nachbarschaft gepflanzt. Konntest nicht lassen, das Ding zu kaufen, ne? Nee, ja, das ist einfach klasse. Hast du auch dieses Merkwürdige, was Sobo hatte, dieses Band mit dem... Ja, ja. Sobo hat uns ja... Eclipse nennt sich das. Das ist diese Pilotleine mit den beiden Sandsäckchen und den Beutelchen dabei und so weiter. Ja, das ist doch klasse. Das müssen wir wenigstens mal erwähnen, auch wenn ja bei uns nicht so die Kletterer eigentlich wahrscheinlich sind. Ach, guck mal, da kommt auch aus dem Chat viel Feind, viel eher. Genau. Die muss man sich erstmal verdienen, die Feinde. Wir haben ja Sobo dabei gehabt, auch bei dem Klettern. Den berühmten 25.000 oder ich weiß nicht, vielleicht auch schon 30.000, das ist ja bei Sobo alles keine Grenzen mehr, Found-Kletterer. Und der hat uns erstmal seine Ausrüstung gezeigt und Marco war von der Big Shot so angetan, dass er die gekauft hätte, selbst wenn die wieder geklettert wären, glaube ich. Und dann hatte er noch so einen Wurfsack mit Band dran. Das ist von der Kletterspezialeinheit, hat er das. Ja, Petzl Eclipse nennt sich das. Das ist so ein Beutel mit diesen Spannfedern, sodass der Beutel dann offen steht. Pilotleine wird einfach nur reingeworfen. Und das verheddert sich dann halt nicht an irgendwelchen Ästen, die auf dem Waldboden rumliegen. Das ist schon recht praktisch. Kann wahrscheinlich kein Nichtkletterer was mit anfangen, aber die so ein bisschen Ahnung haben oder sich überhaupt dafür dressieren, das ist ein Zubehörteil, das können wir nur wärmstens empfehlen. Wir haben vorher mit Wäscheleine und Strumpf voll Sand geworfen. Wir wissen also darum, wie schwierig das ist, wenn sich das verheddert. Da hatten wir auch nur eine 10-Meter-Leiter. Ja, stimmt. Jetzt haben wir inzwischen 20-Meter-Leiter. Ja, das ist schon aber was anderes. Es sah schon cool aus, einfach mal so durch den Wald zu gehen, zu viert oder zu fünft mit einem Rollkoffer. Ja, also Pfeil und Bogen ist noch cooler. Bitte? Pfeil und Bogen ist noch cooler, wenn wir Team Spike mit dabei haben. Ja, aber ich meine, du mit deinem Rollkoffer, du sahst ja auch schon also wirklich sehr, sehr sexy aus. Also das sah aus, als ob du mitten im Wald irgendwie nach einem Bahnhof suchst. Ja, das stimmt. Oh, jetzt kommt die nächste Frage. Wie sind wir an Kletterpartner gekommen? Nee, wir haben uns, wir sind gar nicht an Kletterpartner gekommen. Wir haben immer, irgendwann fing die T5er an, aber wir haben ja auch früh angefangen, 2006, 2007 fing das so an mit den Klettercaches, glaube ich, ne? Also um den Dreh kamen so die ersten oder mehrere Klettercaches. Und Marco und ich haben einfach gesagt, Pusiken haben wir keinen Bock drauf, wenn wir das machen, dann muss das irgendwie anders gehen. Und dann kamen wir auf die bescheuerte Idee mit der Leiter, haben das ausprobiert, das ging. Und seitdem klettern wir zusammen. Ansonsten, was könnte man als Tipp geben, wenn man Kletterkollegen sucht? Ich würde mal nach so einem T5-Event gucken. Da gibt es einige von. Oder auch, es gibt so Lehrgänge für T5 ab und an, auch für Cacher extra. Im grünen Forum musst du da mal gucken. Also Kello73 fragt hier. Muss mal im grünen Forum gucken. Oder frag auch mal, du hast hier einen sogar dabei, den Geo-John. Der klettert ja auch sehr viel. Meistens bilden sich ja doch irgendwann so, glaube ich, Pärchen, die sich aufeinander verlassen. Also ich glaube, so richtig klettert ja auch nicht jeder einfach mit jedem anderen zusammen los, weil man ja doch ziemlich sich aufeinander verlassen muss. Ja. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwen mitnehmen zum Klettern. Ganz im Gegenteil, wir haben es sogar schon abgesagt, weil Team Spikeman noch fehlte, weil wir einfach gesagt haben, nö, ohne den, ohne Sicherung. Das ging zum einen um die Sicherung, ja, aber zum anderen auch um seine Treffsicherheit. Und die Knoten. Wir müssen es ja gestehen, wir können keinen einzigen Knoten. Und wenn das nicht schon im Seil ist, haben wir ein Problem, wenn Team Spike mit nicht da. Okay, komm, wir wollen wieder zu unserem Gast kommen hier. Das machen wir uns hier albern. Und, ja. Wo waren wir denn so schön? Was bist du denn überhaupt vom Beruf? Ich? Ja. Oh, ich bin selbstständig. Als was? Meine Güte, ich arbeite mit Medien zusammen. Irgendwas mit Medien. Also mit Radiosendern, mit Zeitungsverlagen, Podcast. Regional-TV. Und ich zeige denen, wie man, und ich schule auch die Mediaberater, wie sie halt sehr, sehr schnell neue Werbekunden für das Medium finden können. Das heißt also, Mediaberater im Radio, den schule ich da drin, dass er halt sehr, sehr schnell neue Werbekunden finden kann. Und dann zeige ich denen auch, wie man halt durch sehr, sehr guten Service, einen speziellen Service, die Leute dann auch noch länger dann auch bei dem Sender dann auch halten kann als Werbekunde. Ja. Cool. Ja, das macht auch richtig viel Spaß. Macht extrem viel Spaß, ich bin da sehr viel unterwegs. Früher habe ich gearbeitet bei Radiosendern, unter anderem auch in Wien. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber mein Herz war immer so im Verkauf dann auch tätig. Und ja, muss man auch lieben, ne? Ja. Aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß, einfach mal rauszufinden, was braucht denn eigentlich dieses Unternehmen, was für Werbeziele hat es, kann ich eigentlich so als Radiosender diese Ziele mit der Werbung dann auch erreichen, wie muss die Werbung überhaupt ausschauen, wie kreativ muss die sein und so weiter. Das heißt also, hier geht es einfach um Full-Service-Beratung auch, damit der Werbekunde dann auch entsprechend seine Erfolge dann auch erzielt, weil die wollen ja das Gleiche wie wir auch, ja, klar. Mehr Kohle am Ende vom Monat, mehr Leute, die ins Geschäft kommen und so weiter. Naja, Verkauf hätte ich jetzt bei dir auch getippt. Das merkt man einfach. Die Leute können frei reden. Das merkst du sofort, wenn einer Außendienst oder so macht. Ja, meine Frau freut sich, wenn ich ab und zu mal Fernsehen schaue und meinen Mund halte. Ja, ich rede mehr als die Alex. Ja, das geht muss meiner, man auch dazu geht meiner Frau auch so. Das kann ich also sehr gut nachvollziehen. Ich muss mal übrigens zwischendurch einen Tipp einstreuen hier, weil da kam so eine gute Antwort. Wenn du T5er-Kletterkumpanen suchst, zum FTF rennen und dann wird schon irgendwer da sein. Den finde ich gut, den Tipp. Das kennst du noch nicht, ne? FDFs ist ja, wenn so ein Cache ganz neu rauskommt und der Erste, der den macht, hat dann den sogenannten FDF gemacht, First to Find. Ach so. Und da gibt es welche, da hat man das Gefühl, dass die nachts im Wald schon so durch die Gegend schwirren und warten, dass die nächste Mail kommt. Wirklich, das ist unfassbar. Also da wird halt so nachts um drei wird der FDF gemacht und so eine Späße. Das also der Reiz daran ist ja auch, dass man den Cache genau so findet, wie der Verstecker den eben für seine Sucher dann gelegt hat. Und nicht irgendwo schon 3 Meter weiter lieblos irgendwo unters Blatt gelegt, sondern genau so, wie er gedacht war und gebaut wurde, findest du ihn als Erstfinder natürlich. Das ist eigentlich der Reiz daran. Oha. Und natürlich der Erste zu sein, ja. Ja, ich sehe gerade an die Wege. Aber dass wir mit dem T5 ein FTF machen, das ist schon richtig. Also wie John auch schreibt, in den meisten Gegenden ist ja auch so ein T5er FTF nach 30 Minuten weg, wenn er nicht zu extrem ist. Ja, unglaublich, ne? Dann kann man natürlich da schon die T5er Kletterer kennenlernen, ja. Das denke ich auch. Ich sehe gerade, Andi W. hat Tonaussetzer. Das muss am Hörgerät liegen. Also die anderen haben solange sich noch nicht er die Aussetzer hat und nicht wir, ist okay. Nee, sie ist es. Achso, Entschuldigung. Ganz nette sie. Du bist eine ganz liebe. Jetzt hat sie gerade Tonaussetzer. Jetzt können wir uns auslassen. So, wo waren wir? Wir sind wieder etwas unkoordiniert heute, fällt mir auf. Ach. wie viele Caches hast du gefunden und gelegt? Ist gut. Ja, siehst du, da steht jetzt 18:0. Hörgerät hat sie, glaube ich, mitgekriegt. 18:0, genau. 18, also da brauchen wir, glaube ich, nicht so drauf eingehen. Welches war dein erster Gefundener? Doch, das ist ja immer mal spannend. Was war mein erster Gefundener? Jetzt sag nicht, das weißt du nicht mehr. Doch. Das war in Wien. Das war in Wien und zwar direkt an der Donau. Ich kann dir aber leider nicht mehr sagen, wie das Ding hieß. Ja, hättest du mal loggen sollen. Hättest du mal loggen sollen. Wir haben das geloggt, aber wir haben das unter einem anderen Namen, glaube ich, geloggt. Nee, du hattest vorher einen anderen Account. Einen anderen Account. Ah. Ja, jetzt, da ist jetzt das Passwort weg. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil auf dem Account sind keine gelockten Caches. Wie geil. Ja. Aber das war ganz nett, weil wir haben das war im Sommer extrem heiß und der Sean und Lara, die waren damals, waren sie glaube ich so, wie alt werden sie gewesen sein, 7 oder 8 Jahre alt, also vor 5, 6 Jahren war das gewesen. Immer ins Mikro. Und da sind wir dann los und da sind immer mehr Kinder sind dann auch dazugekommen und die haben einfach mal zugeschaut, was wir überhaupt machen. Mhm. Ja? Und da haben wir noch gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt wie Muggel und alles Mögliche. Ja, und da haben wir uns etwas doof teilweise dann auch entsprechend verhalten. Und dann haben wir auch mal hinter uns geguckt und haben wir gesehen, dass die Leute dann auch mal geguckt haben, was machen die da eigentlich? Ja, klar. Ja, jetzt mittlerweile sind wir schon etwas, etwas professioneller unterwegs, ja. Professionell. Den ersten gefunden. Ja, dann ist das nicht der erste, den du hier im Dual Seiltänzer steht hier als erster. Nee, Seiltänzer, das war der erste, den ich hier jetzt in Buxtehude gefunden habe. Ah, okay. Und dann sind sie ja gefallen wie die reifen Früchte sozusagen. Ja, Verbindungsstück war ein klasse Teil. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Da habe ich extrem lange gesucht. Warte mal, wieso? Achso, das ist das Legedatum. Ich wollte gerade. Die hast du am 26. Ach ja, August habt ihr angefangen, ja, okay. Genau. Welchen hast du dann gesucht? Verbindungsstück? Verbindungsstück. Das war extrem spannend, das Ding zu finden. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich es hatte, aber ich bin mit meiner Hand, bin ich da nicht ganz so reingekommen und habe immer weiter probiert. Da habe ich dann irgendwann mal meinen Pulli ausgezogen und da kam ich dann deutlich besser dann auch unten drunter an diesem Verbindungsstück und da habe ich das dann auch rausgezogen. Ah, okay. Also das war echt spannend. Ich wollte fast aufgeben. Oh, der hat mir scheinbar nicht so gefallen. Sagt mir gar nichts. Dabei müsste ich die alle kennen. Naja, egal, das ist auch nicht so wichtig für die Hörer. Die Zwergenrutsche, die war cool. Das stimmt, gibt's die immer noch? Die gibt's nach wie vor. Mein Gott, das Ding ist doch, der ist doch aber schon älter, oder? Wo das war mein erster gefunden. Ah, 2007, ja, okay, der ist wirklich älter. Ach, hier oben ist auch noch einer von dir im Dorn. Das ist der älteste, den du gefunden hast, von 2006, von Supermax. Aha, okay. Gibt's hier immer noch in der Nähe, du erkennst nicht mehr. Wann haben wir den gefunden? Das ist noch nicht lange her hier, im Dorn. Den haben wir zusammen gefunden. Den hast du ganz genau, den haben wir gemeinsam gefunden, richtig. Ja. So, aber wieder zurückschalten hier. Was gab's? Ach, oh, guck mal, hier kommt mal eine Frage aus dem Publikum, hätte ich fast gesagt. Gab's zum Start eine Art Mentor oder begleitetes Cachen? Naja, Marco, ne? Der Marco. Der Marco war sozusagen mein Mentor gewesen und der hat mich eigentlich dahin gebracht. Aber ihr habt zusammen einen gesucht oder begleitetes Cachen. Begleitetes Cachen ist ja mehr so, wenn Marco schon weiß, wo der Cache liegt. Sagen wir mal so, es war begleitetes Cachen in Wien, wo ich mitgegangen bin. Oder wir sind mitgegangen und haben einfach mal geschaut, was der Marco so macht. Ja, okay, aber du wusstest auch nicht, wo die sind. Nee, ich wollte mir mal einen Länderpunkt in Wien holen. Okay, also eher Mentor als Begleitung. Also Begleitung wäre jetzt wirklich, wenn du schon gewusst hättest, wo die sind, ja. Länderpunkt in Wien, ja, stimmt. Ja, für Österreich, klar. Das hatte ich da noch nicht. Gehört nicht wieder zu Deutschland? Nee, ganz anderes Thema, das lassen wir. Schnell weg da. Ja, wer weiß, wie das wird. Benutzt du Software für die Cache-Verwaltung? Was war die Frage? Danke. Benutzt du Software für die Cache-Verwaltung? Nein. Wo bist du denn eigentlich da? Ach, du hast das Event übergangen. Ja, das Event hatten wir doch auch schon. Eigentlich hatten wir das mit der Software auch schon. Ja, macht nicht. Wir wären ein bisschen durch die analog Gegend verwaltet. Wenn wir wirklich mal nach Zettel gehen würden, erschreckt sich, glaube ich, auch unsere Zuhörer. Das würde nicht gut klappen. Das sind die nicht gewohnt. Also das geht immer bei uns ein bisschen wirr zu. Obwohl wir uns jetzt ein bisschen beruhigt haben, unsere technischen Experimente lagern wir jetzt immerhin schon mal aus in so einem anderen Podcast, den ich dann mal nebenbei ausprobiere. Und nicht immer noch. Nee, wir haben den Chat sonst immer noch gewechselt. Okay. Hier ist ja Flash-Chat, was dir als Apple-Jünger ja wahrscheinlich sagen wird. Ja. iPhone, iPad. Ganz genau. Diese moderne Technik wird nicht unterstützt. Nein, aber die können tatsächlich dann im Chat nicht teilen. Deswegen haben wir so ein paar Experimente gemacht. Und jetzt werde ich einen extra Podcast machen, der mehr so zum Ausprobieren ist, wo wir dann Experimente auch für Apple-User machen. Extra für einige wenige, die sonst nicht mitchatten können. Marco, wie heißt nochmal dieser eine Cache im Moor? Das hat irgendwas mit Pferden zu tun. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Oh Mann, wie heißt denn das Ding nochmal? Warte mal, da muss ich gerade mal... Was, der mit den ganzen Nanos? Nee, da hängt einer am Baum. Den kann man eigentlich vom Pferd aus gut erreichen. Also es ist kein Klettercache. Rickers Ride-In Nummer 1. Genau, ein Ride-In. Das ist es, ganz genau. Wie alt ist der? Du darfst dann nicht nur ein Auto hin oder so. Und muss ich ja schon haben, sagt mir auch nichts. Oh, wahrscheinlich. Also so, Rickers Ride-In. Ich fahre mit dem Fahrrad, fahre ich ins Moor, habe dieses alte Ding da, Magellan, in der Hand und der zeigt, fahr geradeaus. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad geradeaus. Mhm. Dann geht das Pfeil immer weiter nach rechts und dann sagt er mehr oder weniger, und jetzt direkt nach rechts laufen, aber da ist halt keine Straße. Denke ich, okay, fein, ich warte, bis die nächste Abzweigung kommt. Ja, klar. So, die nächste Abzweigung kommt ungefähr 2 Kilometer weiter und das heißt also, der Pfeil, der zeigt wieder ungefähr 1,5 Kilometer zurück. Dann denke ich, okay, fein, ich versuche jetzt mal irgendwie andersrum. Und auch das, dieses Rickers Ride-In, das ist ganz genau, das ist auch so eins, da habe ich auch schon geschrieben, ich fahre immer dran vorbei und ich komme nicht hin. Dann habe ich es fast geschafft und dann ist auf einmal, sind da irgendwelche Zäune. Dann auch mitten im Weg, wo du auch nicht rüber kannst mit dem Fahrrad. Oder dann ist so ein kleiner, nicht ein Fluss, aber so ein Graben, ja. Wo ich denke, verdammt nochmal, wie komme ich denn da hin? Hast du nicht mal auf Google Earth geguckt? Ja, sicher. Es gibt tatsächlich einen Feldweg dorthin, der ist zwar ziemlich schlecht und wenig benutzt, aber es reicht, um dorthin zu reiten, egal ob auf dem Fahrrad oder mit Pferd. Ja, das geht. Danke für den Tipp. Gerne. Ihr kommt auch schon mal, also man merkt, dass Vielweib jetzt auch mittlerweile im Podcast macht, die stellt lauter Fragen jetzt hier für uns, brauchen wir gar nicht mehr. Wie suchst du denn Caches aus? Nach Favoritenpunkten oder einfach spontan, was in der Nähe ist? Oder? Spontan, was in der Nähe ist. Ja. Also überhaupt egal, wie gut oder schlecht, oder liest du überhaupt die Beschreibung oder suchst du einfach einen raus und fährst los? Nee, ich lese die Beschreibung. Es gibt, also da ist er. Ich lese die Beschreibung und da gibt es einen Cache, das ist der absolute Hammer. Da habe ich mich so fehlleiten lassen. Ich muss ganz kurz mal schauen, welches das war. Da habe ich sogar den Marco angerufen, weil da war ich wirklich... Ich kam da überhaupt nicht mehr weiter. Ich finde das ja süß so, da merkt man mal, ihr seht ja, wir wollten ja Newbies haben. Da sagt einer, habe ich sogar den Marco angerufen. Alle anderen, die jetzt schon 5 Jahre dabei sind, die rufen Telefonjoker an, wenn sie da 3 Minuten nicht gefunden haben. Und den Newbie erkennt man daran, dass er das also völlig überrascht sagt, dass er mal jemanden angerufen hat. Also da brauchst du dich echt nicht drum scheren, das machen heute echt viele aus Bequemlichkeit schon. Wir haben ja oft gefragt, liest du die Cache-Listings alle, bevor du losziehst? Ja. Das ist eher der Erste, der Ja sagt. Ja, aber das macht ja auch Spaß. Da gibt es eins und das war, wie heißt es mal, was kommt vor dem Elfmeterschießen? Das war der Hint, ja. Das war der Hint. Was ist vor dem Elfmeterschießen? Und ich habe das alles gelesen, dachte, okay, fein, jetzt bist du mal ganz besonders schlau. Hab mir ein Blatt Papier genommen und hab dann hingeschrieben, faul. Dann Hand. Was gibt's noch vor dem Elfmeter? Ein Pfiff, ganz ein Pfiff, genau. Ja, Pfiff vom Schiedsrichter und so weiter und so fort. Hab eine richtige Liste gemacht, fahr mit dem Fahrrad dahin. Glaubst du, ich habe einen Pfiff gesehen oder habe irgendwie irgendetwas, was ich da auf dieser Liste draufgeschrieben habe? Und ich habe es probiert und probiert und probiert. Und dann habe ich irgendwann mal, ich habe eine Stunde gesucht, locker, und war kurz vorm Wegfahren und ich dachte, nee, ich will jetzt nicht ganz genau wissen, wo es ist, aber ich will einfach mal wissen, was bedeutet dieser Hint? Ja. Und da habe ich dann den Marco angerufen und da hat er mir nur ein einziges Wort gesagt. Und dann habe ich noch ungefähr 5 Minuten suchen müssen und dann wusste ich ganz genau, wo es war. Und das war klasse. Also das war wirklich, das ist das, was ich unwahrscheinlich gerne mache. Einfach mal diese Hints, einfach mal dann überlegen, was könnten die damit gemeint haben? Das war auch das mit diesem, wenn der Hund bellt. Moment, aber jetzt sag erst mal dieses Wort, sonst bringt uns der Chat nachher um. Ach so, Verlängerung. Verlängerung. Ja, das hat hier sogar eine. Ja. Kono war richtig. Ganz genau, richtig. Kono, richtig. Verlängerung. Ich war ich war echt entnervt. Ich habe überall geguckt und dann sind immer wieder ältere Herrschaften mit Hunden, die sind da spazieren gegangen. Mhm. Dann bleiben da stehen und sind da am Erzählen und lassen den Hund frei rumlaufen und der bleibt dann auch da und da musste ich dann immer wieder warten. Ne? Aber das hat richtig Laune gemacht. Oh nein, ne? Habt ihr das gehört? Er beschäftigt sich mit dem Hund und wartet. Wir haben uns den nicht geklont, den gibt es wirklich. Und ich habe das sogar alleine gemacht. Also wir haben den Kescher gefunden, der alles so macht, wie man es eigentlich machen soll. Das glaubt uns keiner. Sie behaupten alle, wir hätten uns hier mit Bauch hineingesetzt. Also ich sehe gerade, Lirk sagt, Marco angerufen, so schwer war das. Sagen wir es mal so, ich glaub, die kennen lieber Lirk, du kennst mich nicht. Ich bin teilweise da etwas langsam, da gerade wenn es auch ums Cachen geht. Da fehlt mir vielleicht noch so ein bisschen die Übung. Ja, aber ich glaube, Lirk meinte glaube, das nur, dass es... Ich glaube, er meint Marco, die kennen sich ein bisschen. Ach so. Wenn man den anruft, muss es einem schon schlecht gehen. Ja, aber Lirk, er hatte keine Wahl. Er musste mich anrufen, wenn er irgendeinen Cacher anrufen will, weil er so viele andere Cacher-Telefonnummer noch nicht hat. Oh, der Benebelte hat natürlich auch recht. Aber sobald er eine zweite Nummer hat, nimmt er die Alternative. Wie, zweite Nummer? Ach so, den Telefonjoker. Oh, da gibt es ja jetzt schon, es gibt doch irgendwo so ein Kescher-Telefonbuch. Es ist echt, oh, das gibt es schon lange. Das ist im Moment absolut. Aber das dürfen wir ihm noch gar nicht alles erzählen, das ist ja gleich völlig versaut. Am 12.12. zum Beispiel gibt es in ganz Deutschland, glaube ich, 140 oder irgendwer hat das gepostet. 140 Events bis jetzt. Nur damit sie alle diesen komischen, da kriegst du so einen, hast du die schon mal gesehen, diese, wie heißt der Scheiß? Dieses komische Button da. Diese, so ein Icon, ja. Jungs im Chat, lasst uns nicht alleine. Wie heißt der Scheiß? Ach Mensch, diese Spambel da, diese Adolf Hitler Gedächtnisplaketten, die man für die Bundesländer kriegt. Jetzt sitzen sie alle vor ihren Tastaturen und sagen, ne, jetzt nicht. Kommen wir beide nicht auf diesen Scheißnamen da. So wie dir. Ja. Hast du dich schon mal gesehen? Ja, ich weiß ja überhaupt nicht, was du meinst. Ich meine, du weißt ja nicht mal, was doch, du meinst. Doch, was ich meine, weiß ich. Wusste nicht, wie es heißt. Ich zeige dir das. Hier hast du ja dein ein Souvenir für Niedersachsen Profil. Hat er ja schon, ob er will oder nicht. Ja, das wollte ich jetzt gerade gucken. Und jetzt hast du irgendwo, wo bin ich denn überhaupt? Achso, jetzt sind wir noch bei Heiden und Sieg. Caches, halt eins zurück auf dein Profil. Und dann hast du hier oben so eine Lasche, die heißt Souvenirs. Ja. Und wenn du bestimmte Sachen machst, dann kriegst du hier, du hast ja mal schon eins. Ja, Niedersachsen. Genau, das meine ich hier mit dieser Adolf Hitler mit der Gedächtnisplakette, so wie das aussieht, diese Schrift und so. Aha. Das kriegst du zum Beispiel für Niedersachsen. Ich dachte, Adolf Hitler kommt aus Österreich. Ja, aber diese Schrift, so das erinnert alles so ans Dritte Reich. Also, ganz fürchterlich finde ich diese Icons, die sie da gemacht haben. Okay. Da haben sich aber ganz viele schon drüber aufgeregt. Das sieht wirklich, ich glaube, am Anfang sahen die noch schlimmer aus. Ne? Da war noch irgendwie... Am Anfang waren ja sogar noch ein paar Bilder drin, aber... Ja, das war also abartig alles irgendwie. Na, auf jeden Fall kriegst du für diverse Sachen, also zum Beispiel die Bundesländer haben, glaube ich, fast alle eins in Deutschland, ja, weiß alle. Ich gar nicht. Ja. Sogar alle. Für gibt es zum Beispiel, was für Österreich? Nee, Österreich gibt es, glaube ich, keins, hat gerade einer geschrieben. Aber so für verschiedene Länder gibt es dann so ein Souvenir. Mhm. Oder wenn du am 11.11.2011 gecached hast oder 10 Jahre Geocaching, als die Geburtstag haben, gab es so ein Ding. Also so bestimmte Sachen musst du erfüllen. Und am 12.12.2012, da ist dann natürlich wieder der internationale Caching-Tag ausgerufen oder was immer. Und dann kriegst du halt ein Icon, wenn du an dem Tag gecached hast. Oh, okay. Nee, ein Event musst du besucht haben, ne? Nee, ich glaube, ein Souvenir gibt es schon dafür, wenn du nur irgendeinen Cache findest. Am 12.12. Ja, irgendwie so. Guck mal, jetzt schauen wir alle. Jetzt haben wir 6-mal Souvenir geschrieben. Danke, Kinders. Jetzt habe ich es auch rausgekriegt. Das guck nennt mal, sich Fraktur. Den Begriff besser Hintengeber kannte ich auch noch nicht. Besser Verstecker war mir schon Begriff. Aber. Ja, Souvenir, ja, wenn auch Frau antworten darf, natürlich. Das nennt sich Fraktur. Ja, da hast du recht, Mika. Also, das kommt jetzt aus dem Chat hier für Konservenhörer. Für mich ist das trotzdem diese Adolf Hitler Gedächtnisplakette. Das ist einfach, ich mag diese Schrift nicht, weiß ich auch nicht. Das ist, bin da der falsche Jahrgang wahrscheinlich einfach. Oh, Da ist noch eine Frage von Vielweib. Schon mal von Muggels beim Cachen erwischt worden, angesprochen worden. Ich bin schon angesprochen worden, was ich gerade mache. Und das war bei diesem Verbindungsstück. Ja. Beim Verbindungsstück, da hatte ich das Ding endlich gefunden, ja, und hat das wieder zurückgetan. Und da kommt ein Kerl von gegenüber aus dem Haus und der sagt, ich weiß ganz genau, was du machst. Da kommen immer wieder Leute und die sind immer wieder am Suchen und ich gebe denen jetzt mittlerweile Tipps, weil ich weiß ganz genau, wo das ist. Und ja, also der hat immer beobachtet, dass da Leute auf diesem Verbindungsstück rumgelaufen sind und nach was gesucht haben. Und dann hat er sich irgendwann mal in die Nähe gestellt und hat da mal zugeschaut und hat dann gesehen, dass die Leute genau da drunter irgendwas gefunden haben. Und ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, naja, ich wäre gerade auf dem Weg, ich habe gesehen, dass du es gefunden hast, sonst hätte ich es dir gesagt. Ich helfe dir nämlich jetzt immer mit. Ja, die Variante ist dann ja doch okay. Also, ja, das ist witzig. Kann ja Schlimmeres passieren. Ja. Wo waren wir denn eigentlich? Ich komme schon wieder völlig von unserer groben Linie. Aber wir sind eigentlich beim Thema. Jetzt hatten wir es mit den Muggeln. Und hattest du schon mal Probleme wegen Cachen mit Jägern, Förstern, der Polizei oder Ähnlichem? Nee, das hatte ich bisher noch nicht. Aber wie gesagt, bei 18 Founds wäre das wahrscheinlich ein ziemlich, das wäre wahrscheinlich doch ein ziemlicher Zufall. Ja, okay, ich glaube, heute passiert das auch nicht mehr ganz so viel. Also Jäger, ich glaube, Polizei ist mittlerweile eher raus. Die wissen eigentlich, was da Sache ist. Ich glaube, die Problematik ist gar nicht mehr so groß mit der Polizei. Das, es sei denn, du gehst jetzt in Lost Place rein oder so. In Hamburg soll schon wieder einer bestückt werden, wo ich jetzt schon wieder weiß, dass du da gar nicht rein darfst. Also was einfach absurd ist. Aber na gut. Aber es gibt natürlich auch ein paar Caches, da sollte man wirklich warten, bis es dunkel ist, wenn man die überhaupt mal findet. Ja? Wie beispielsweise ist dieses Fast 25. Wieso willst du da bis zur Dunkelheit warten? Entschuldigung. Ja. Da fahren ja so viele Leute vorbei. Ja, wenn du als Selbstständiger abends nach Hause kommst, wenn ich da freitags mittags hinfahre, ist da nichts los. Okay. Ja, über Tag ist wirklich deswegen. Also wenn der Abend Feierabendverkehr, gebe ich dir recht. Aber ansonsten ist da nichts. Also man kann aber ich war schon ein paar Mal war ich da gewesen, ja, und wollte endlich mal meinen Namen da auch mal reinschreiben, ja. Und da waren zu viele Leute. Ja, und dann war vor 2 Wochen war ich da gewesen, da bin ich dann samstags abends und da hat es geregnet. Bin extra, hab gesagt, okay, fein, da ist nichts mehr los. Ja. Und dann bin ich zuerst mal zu diesem Gipgummi, hab da wieder gesucht und dachte, verdammte Schande, widerlich gefunden. Und einfach nur, dass ich dann so ein Erfolgserlebnis hab, dann hab ich gesagt, komm, jetzt gehst du mal zu diesem Fast 25, weil du weißt ja eh, wo das ist. Ja. Ich muss gerade mal im Kurs, deswegen war ich mir da irritiert. Und dann ist da immer noch viel los. Ja, aber eigentlich im Dunkeln kannst du ja so, das sieht ja keiner. Ja, im Dunkeln nicht, na klar. Da muss ja beachtet werden. Ansonsten, ich glaube, selbst über Tag würde das keiner. Ich muss ab und zu mal in den Chat gucken. Ich muss gerade viele Grüße an alle. Höre bloß mal neugierigerweise in die Live-Sendung gerade. Ich hoffe, er ist wenigstens Geocacher. Finde ich echt cool. Auf jeden Fall Grüße. Ach nee, er nennt sich auch Konservenhörer. Okay, dann ist er ja sonst auch dabei. Nee, die gibt's doch noch einen, den 25 und dann, wie heißt der andere, Marco? Der weißt du, mit dem LKW. Genauer möchte ich es jetzt nicht beschreiben. Dass 20 so Fuß heißt der. 20 Fuß, hast du den auch schon mal angeguckt? Den haben wir doch, glaube ich, gemeinsam. Ja. Ja, okay. Ganz genau. Oh ja. Der ist doch genial. Oder? Da hat der Marco einfach nur gesagt, hier in der Nähe ist einer, guck mal. Ja, wir hatten kein GPS mit, aber sind da mit dem Fahrrad lang gefahren und haben gesagt, ich stelle mich mal so ungefähr dahin, wo so der Nullpunkt nach Gerät wäre und dann fangen wir an zu suchen. Wie ist der? Ich habe den 20 Fuß. 20 Fuß, wer gucken will. Ich habe jetzt die GC-Nummer nicht. Der Sean sofort, also mein Sohn, der hat das Ding sofort gesehen. Echt? Ja. Das ist aber eine Leistung. Weil eigentlich hat sich ja in Haxen gefreut. Ja. Fällt ja nicht auf, das Ding im Prinzip. Das ist ja wirklich gut gemacht. Nee, also das Ding ist wirklich klasse. Das ist echt super gemacht. Also 20 Fuß, falls ihr gucken wollt. So, haben wir heute Interceptors da. Ich hoffe, du schreibst ein bisschen mit. Der schreibt für uns immer die Shownotes, der Interceptor. Also ohne den, glaube ich, hätten wir gar keine Shownotes. Sonst müssten wir alles aufschreiben. Das ist ja gar nicht möglich hier. Der Sean hat seinen Papa da auch wieder gut ausgetrickst bei 20 Fuß. Er sieht den Cache, dreht sich um 180 Grad und sagt dann, ich habe ihn entdeckt. Ja. Woraufhin Ricky natürlich erstmal ganz woanders gesucht hat. Ja, der ist ja auch wirklich, also schwierig zu beschreiben, aber ist ja schon was Besonderes, der Cache. Also der ist wirklich großartig. Also gehört in die Kategorie, fügt sich perfekt in die Umgebung ein. Ja, das stimmt. Ja, und dabei ist ja so, ich liebe ja, das ist ja genau dieser Typ Cache, den ich liebe, so völlig offensichtlich, den sieht jeder Muggel und keiner kennt ihn. Ja. Was Geileres gibt's gar nicht. Das ist für mich immer noch so, es gibt schon ein paar bessere, aber das ist für mich immer eine ganz große Kategorie. Wenn die Muggels sozusagen drauf sitzen und es nicht merken, dann ist das einfach klasse. Cache-Listings lesen, na, das tust du, das hast du ja schon gesagt. Aber, naja, das ist die Frage, die ich auch schon fast, aber wie lockst du Caches, die dir nicht gefallen haben? Aber ich habe das Gefühl, die lockst du trotzdem mit dem nötigen Humor, richtig? Bisher gab es eigentlich keins, das mir nicht gefallen hat. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich neu bin. und jedes hat irgendetwas. Ja, ja, das stimmt. Ja? Auch wenn jetzt beispielsweise du hast ja irgend so ein Warnschild auf der Straße, mhm, ja, und hinten dran ist das Ding. Und du fährst mit dem Fahrrad dran vorbei und hast das Ding dann in der Hand, den GPS, und auf einmal siehst du, das Ding zeigt nach links und du sagst, oh, alles klar, da ist die Straße, und dann siehst du dieses Schild und denkst, oh, super, super, super, der ist garantiert dahinter. Ja! Und da ist es dann auch. Jeder denkt, oh Gott, echt, also das war ja ganz einfach, ja, aber klar. Ich freue mich dann halt noch wie ein kleines Kind bei diesen Sachen. Ich finde das toll. Ja, aber ich glaube, das können die meisten. Die meisten werden das freuen, wenn sie das hier hören, weil sie es an sich selbst erinnern. Das lässt nach, das kann ich dir versichern. Also das hört irgendwann auf. Ich glaube, dem wird keiner widersprechen können. Aber das stimmt, das am Anfang war, ja doch, das, wenn ich so zurücklege, war es auch so. Also das, doch, die ersten 100 waren schon, da war jeder einzeln. Da ist man auch noch 5-mal hingefahren pro Cache. Wenn du dann so 100 voll hast, fängst du an, das erste Mal anzurufen, weil du keine Lust hast, schon wieder extra hinzufahren. Ja, okay. Das sollte man gar nicht machen. Man sollte sich eher die Variante, so wie du es jetzt machst, behalten. Aber ich kenne keinen, der das geschafft hat auf Dauer. Also die meisten schaffen dann so ein Zwischending, aber so ganz der Elan ist natürlich klar. Welchem, ja, Hobby ist das nicht so? Oder? Gibt es eigentlich Geocaches auf Friedhöfen und solchen Sachen? Ja, auch? Gibt's, ja. Ja, ist auch so ein Thema, was immer heiß diskutiert wird. Also es gibt welche, wo ich jetzt für mich sage, die sind okay. Da, ja, gehst du auf den Friedhof und musst zum Beispiel Grabstein was ablesen. Mhm. Und der Verein liegt dann, wenn er richtig gut ist, außerhalb des Friedhofs. Okay. Dann ist das okay. Wenn das ansonsten, aber selbst das ist schon, da darf ich zu viele Stationen haben, weil du läufst da und suchst und benimmst dich anders als Trauernde. Und ich glaube, mhm, einfach, dass diese Trauernden sich dadurch gestört fühlen. Und das geht, ja, eben nicht. Mhm. Und deswegen ist das ganz schwierig, finde ich, auf dem Friedhof einen guten Cache zu legen. Okay. Es sei denn, so wie kennst du Ohlsdorf hier in Hamburg? Ja. Ist ja einer der größten Friedhöfe irgendwie, mhm, Deutsch, also Europas oder was. Das ist ja mehr eine Parkanlage. Da finde ich es nicht so schlimm. Da kann, also man sollte jetzt da keinen Cache verbuddeln, aber da kann man mal einen Cache legen, der dann auch hinterm Baum liegt. Also, ja. Das ist okay. Das wäre wahrscheinlich wie beim Zentralfriedhof in Wien. Genau das Gleiche. Das ist ja auch ein Riesenpark eigentlich. Ja, dann ist das ja ähnlich. Ja. Da in Ohlsdorf fahren, glaube ich, 2 oder 3 Buslinien. So groß ist das Ding. Also, mhm, da geht das. Aber so kleine Friedhöfe. Ganz schwierige Sache. Ja, ich habe jetzt einige direkt an Kirchen auch gesehen, also in Wien, Märzstraße hoch, da wo wir gewohnt haben, da ist auch so eine Kirche, und da direkt am Eingang, da ist auch eins, aber du musst so eine Räuberleiter musst, ja, du machen. Ah, das ist schwierig. Und dann, nur dann kommst du halt hin. Ja? Ja. Und ich stehe dann da und mache diese Räuberleiter, und der Sean, der klettert hoch, und ich meine, da bist du gezwungenermaßen, bist du da einfach dieser Blickfang. Ja? Die Leute, mhm, die gucken und die schütteln dann auch schon mal den Kopf. Ich meine, gerade, ja, gerade in Österreich, ja, die sind halt alle oder sehr, sehr gläubig und, ja, katholisch, und da macht irgendjemand eine Räuberleiter, das ist natürlich auch doof. Ja, es ist gar keine, ja, Frage. Ja. Also bei uns ist es hier. Also in Hamburg ist es nicht so schlimm. Also da ist tatsächlich vor Michel einer im Schild eingelassen. Da musst du das Straßenschild auseinanderbauen. Da halten die Busse. Also da kannst du nachts um 3 stehen und bist nicht allein. Mhm. Aber in Hamburg ist es doch tatsächlich so, kletter da mit der Leiter hoch und ich gucke keiner an. Das ist wirklich so. Also die Leute sind da, das interessiert die nicht, was du da machst. Deswegen geht das hier einigermaßen. Aber schön. Ja gut, aber ich meine, du kannst ja auch solche Caches da machen, wenn du dann die Dose öffnest, da kommt dann beispielsweise irgendein Ton raus, Jesus liebt dich oder ich hab dich lieb oder irgendwas in diese Richtung, ja, da passt das ja dann wieder. Also ich sehe gerade, Andi W. zum Beispiel schreibt gerade, die kommt hier aus Richtung Stuttgart, die Franzosen nehmen das mit den Friedhof-Caches deutlich lockerer. Das mag ja auch so sein, also ich persönlich hätte auch gar kein Problem mit auf dem Friedhof, aber ich weiß eben, da läuft so Omi rum, und wenn ich an meine Omi denke, die hätte sich dadurch eindeutig gestört gefühlt, wenn die da das Grabpflege und alles macht und da laufen dann nach Möglichkeit zwei jüngere Menschen rum mit dem Gerät in der Hand und gucken überall hin, dann fühlt die sich, das hätte die nervös gemacht, ja. Und das finde ich, muss auf dem Friedhof, ja, ist immer schwierig. An der Kirche finde ich es nicht ganz so schlimm, wenn das so, wie steht hier, auch hinterm Fallrohr irgendwie ist. Ne? In Deutschland gab es mal so eine Kirchenserie. Mhm. Ach, ganz unleidliches Thema, weil die haben sich irgendwann mal in Kassel zusammengetan und gesagt, sie bedosen alle Kirchen Deutschlands, so nach dem Motto. Und dann haben sie so einen riesen Spruch gemacht, wo das alles drin stand. Wir wollen bla bla bla Sülz. Kopiert das immer vors Listing. Und dann gab es irgendwie 100.000 Listings, die ewig lang waren, wo inhaltlich eigentlich überhaupt nichts drin stand, außer dass sie alle ganz stolz sind, dass sie an dieser Serie teilhaben. Weißt, mhm, du, das war sehr merkwürdig. Und da wurden viele Kirchen bedost, war aber im Allgemeinen nicht schlimm. Wenn da irgendwo eine Filmdose wirklich hinter so einem Fallrohr ist, dann ja. Wobei ich da immer wieder, ne, Filmdosen sind nicht wasserdicht. Das muss ich immer einmal erwähnen pro Folge. Genau, hier sagt schon einer, du sollst mal Voss Margarine suchen. Also wenn du wirklich mal so 100 Caches voll hast, dann such dir den mal raus. Der ist in Hamburg. Voss Margarine. Voss Margarine, ja. Okay. Der ist großartig. dann weißt du mal, was wirklich in der Öffentlichkeit Cachen ist. Also, okay, ja. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, der ist schon... Etwas off-topic, ich lese da gerade von Vielvibe, die packt 24 Päckchen für einen Adventskalender. Das braucht man dieses Jahr gar nicht. 21 reichen. Ach ja, dann ist Ende, ja. Ja, genau. Und ja, ich habe mir heute gerade einen Adventskalender bestellt, der hat 22 Türchen. Wozu das? Falls das nämlich mit dem 21. nicht stimmt, dann kann man am 22. den Tag danach auch noch ein Türchen aufmachen. Ah, okay. Oh, cool. Android hat ja den Dezember ganz rausgenommen, weil wir wussten ja, dass da nichts mehr kommt. Stimmt ja, dieses Jahr ist Weltuntergang. Ja, ganz klar. Das darf man ja nicht vergessen. Apropos, da muss ich mal inzwischen sagen, das habe ich heute erst irgendwie mitgekriegt im Netz. Da gibt es ja tatsächlich ein Event für den 21. Da gibt es ganz viele wieder, da wird ja wieder überall. Und der eine hat geschrieben, naja, da das alles untergeht, könnt ihr vorher loggen. Als Gag. Und dann sollten die im Umkreis wohl jetzt schon loggen praktisch, sich den Punkt da holen. Als Witz war das wohl gedacht. Und wie das so ist, sprach sich das rum. Also selbst Neuwulmstorfer haben geloggt. Und sorry, ist mir echt peinlich, dass ihr sowas macht. Entschuldigung, aber da würde ich würde doch mal... Naja, auf jeden Fall haben sie alle vorher geloggt. Und jetzt hat der Owner endlich mal drüber geschrieben, Mensch, das war ein Scherz. 180 haben angeblich schon geloggt. Also 180 attended stehen da drin. Und glaubt man die nicht... Die haben das alle als Scherz verstanden. Wollte ich gerade sagen. Und glaubt man nicht, dass jetzt, nachdem er das darunter geschrieben hat, irgendeiner seinen Log mal wieder gelöscht hätte? Oder? Nein, komm. Mögen ein paar gemacht haben, aber... It's not about the numbers, heißt das ja immer so schön. Das war wirklich von allen nur als Scherz zu verstehen. Peinlich. Interceptor ist ja jetzt regelrecht überfordert. Der kann ja gar nicht die Links nachverfolgen. Ich weiß nicht, wie dieses doofe Event hieß. Weiß das einer von euch da draußen? Irgend so ein Event ist, dass das am 21. stattfindet, wo alle im Vorhinein gelockt haben. Ich weiß auch 2-3 aus einer Wurmstorf, wo ich echt dachte, nee, sorry, aber da sind wir nicht einer Meinung, dass das was Gutes ist. Vielweib ist in den Kommentaren gerade entsetzt, dass ich multitaskingfähig bin. Ja, ich kann während des Podcasts nebenbei bei Twitter lesen, das geht. Ja, aber wir sind ja hier zu dritt, ich muss ja nicht die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn erzählen. Wir haben ihm sein Notebook weggenommen. Wir lassen unseren Gast heute so wenig zu Wort kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir den hier nicht totsammeln. Gut in Form heute wieder, bin bei Stimme. Wo sind wir denn überhaupt? Bei den T5ern. Was hältst du denn von Klettern, Tauchen und so weiter? Also von Caches, für die man zwingend ein Hilfsmittel benutzen muss, weil man sonst nicht herankommt? Ich finde das schon cool. Ich bin halt total ungelenkig. Und ich wüsste nicht ganz genau, ob mich das dann motivieren würde, da mitzumachen. Aber ich finde das schon geil, das auch mal zu sehen, dass Leute tauchen und in irgendwelchen versunkenen Schiffen danach Sachen suchen. Also das finde ich schon cool. Also da sage ich echt Chapeau, Hut ab, das ist geil. Das heißt, wir müssen nicht mal auf ein Lost Place mitschleppen, wo es um Bunker und ähnliches geht. Ja. Ja, ganz genau. Also unten Wasser und oben alles dunkel und du musst noch ein bisschen klettern, dann macht es so richtig Spaß. Ich meine, ich möchte ja nicht zu viel sagen, aber ich war ja schon mit Leuten zusammen, wir waren gemeinsam cachen und dann wurde mir einfach gesagt, naja, also jedes Mal kannst du ja nicht mitkommen, ne? Also wir sind ja schon eine eingeschworene Gemeinde. Und da habe ich auch gedacht, ich weiß nicht ganz genau, das ist dann irgendwie dann doch nicht so mein Ding. Und dann auf einmal kommt dann von euch da so eine Einladung und das war dann total locker, wo ich dachte, super genial, da gehe ich auf jeden Fall gerne nochmal mit, weil da macht es irgendwie dann auch jedem Spaß. Ja, das finde ich aber auch schon, was ist das für eine Aussage, sind so eingeschworen. Na, gibt's hier dann auch, das gibt's halt auch mal. Ich muss mal nee, eben, das war, eben kann ich ja mit dazu sagen, das war im Rahmen unserer Dienstagsrunde, da haben wir den Ricky mal mitgenommen. Ja. Das Problem ist halt nur, wenn wir jetzt sagen, okay, Ricky kommt noch mit und dann kommt noch einer und noch einer und irgendwann machen wir dann jeden Dienstag ein Event. Wenn wir cachen gehen. Ja, okay. Das haut ja nicht hin. Also muss man es irgendwo begrenzen. Ja. Wir haben irgendwann gesagt, okay, wir sind jetzt 5, das lassen wir mal so. Wenn mal einer mitkommt, ist es ja ganz okay. Aber das kann eben nicht auf Dauer sein, weil dann geht das schon los. Wir müssen mit 2 Autos fahren und pipapo. Ja, 2 Autos ist scheiße. Das stimmt. Und, ja. Und so haben wir gesagt, wir okay, 5 passen mit einem. Habt ihr keinen Bus? So ein HVV-Bus. 30 Lück oder 42 was? Leute passen da rein. Ich muss mal eben zwischendurch, bevor wir das hier, weil es hat gerade einer gepostet, das Event, von dem wir gesprochen haben, damit das jetzt nicht zu sehr in Vergessenheit gerät, das heißt FTF beim Weltuntergang und hat den GC-Code, ich muss mal hin und her scrollen, weil ich hier den Zoom an habe, GC3Y0R1, also nochmal GC3Y0R1. So, ich will das mal so ein Stück wenigstens vorlesen hier. Ja, Jörg zoomt noch, weil 32 Zoll sonst nicht ausreichen. Den habt ihr, ich hab den kleinen Monitor. FTF beim Weltuntergang. Am 21.12.2012 endet der Maya-Kalender und unsere Welt wird untergehen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Was wird passieren? Bla bla bla bla bla. Damit wir auf keinen Fall etwas verpassen, treffen wir uns um 18.30 Uhr zum wohl allerletzten Event auf dem höchsten Berg Osnabrücks. Da nach dem Weltuntergang ein Logantrag nicht mehr möglich sein wird, darf, muss dieses Event im, das muss doch sein wird heißen, ne? Ohne E, ach egal, muss dieses Event im Voraus mit Attended gelockt werden. Der Log sollte in Future 2 werde teilgenommen haben geschrieben sein. Auch das Banner darf, muss im Voraus ins Profil gestellt werden. Wenn die Welt erst untergegangen ist, sieht es ja keiner. So, das hat er so als Gag wohl reingestellt. Irgendwann hat er dann ein Announcement gemacht, als er gemerkt hat, dass das gerade alles an die Wand ist. Sein Banner ist doch klasse. Die Weltkugel da zu sehen, ich werde dabei gewesen sein. Stimmt, die explodiert gerade, die Weltkugel. Und dann kam ein Announcement am 19., das ist also schon 2 Tage her. Achtung. Also erstmal freue ich mich ja tierisch über die vielen, vielen geilen Logs und dass meine verrückte Event-Idee so gut ankommt. Also wenn ich jetzt ein bisschen viel vorlese, müsst ihr heute mal mit leben, damit jetzt die Live-Leute wenigstens mal wissen, worum es geht. Die Konserve hätte das natürlich lesen können, aber meistens tut es ja auch nicht. Aber nun muss ich doch langsam mal die Notbremse ziehen, bla bla bla bla. Nein, so war das eigentlich nicht gedacht. Genau, ich wurde mehrfach angeschrieben, ob dieses Event denn wirklich einfach so gelockt werden kann, ohne am Eventtag auch wirklich zu erscheinen. Antwort, nein. Das war eigentlich nicht gedacht. Wer als Gag für die hiesige Community gedacht war, hat überraschend schnelle Verbreitung, bla bla bla, in einigen Foren und Facebook gefunden. Und jetzt passiert ihm genau das, was in Facebook ja des Öfteren passiert. Er läuft nämlich direkt auf ein Mega-Event zu. Ich muss mal eben gucken, wo das eigentlich ist, das Ganze. Also wo das ist Osnabrück. 174 Meter, ach ja, genau, hat er ja drin gehabt im Text. Also Osnabrück, weit weg von Neuwurmsdorf zum Beispiel. Ich werde jetzt auch keine einzelnen Namen nennen, die könnt ihr euch alle selber angucken. Und das Ding hat 186 Attends schon bekommen. Also. Ja. Natürlich alle in Futur 2 gelockt. Ja. Das haben sie offensichtlich tatsächlich. Ich habe mal so ein paar durchgelesen. Aber wenn, du, cool, so, wenn du mal so runterziehst, siehst du, dass davon etliche, und zwar richtig etliche, nicht dort wohnen. Aber die meisten von denen haben weit über 1000 Fans. Ja, ja. So wie hier steht dann auch nochmal eine Not. Der kommt auch hier aus Neuwurmsdorf, aber sein Attended von vorher, das irgendwo weiter unten steht, hat er nicht gelöscht. Das bringt sonst ja im Nachhinein auch die Statistik durcheinander. Ja, der Punkt ist ja auch weg und das ist ja auch wichtig, dass man den mitnimmt. Also das ist so ein Event, wo ich vor lauter Peinlichkeit echt nicht weiß, wo ich hingucken soll. Tut mir einfach leid, aber das ist einfach nur peinlich. Scheiße auf den Punkt, ob die mich da überholen oder nicht, interessiert mich doch gar nicht. Aber ich finde, diese ganze Geschichte sollte, oh, die haben auch das gemacht, das hätte ich jetzt von denen nicht erwartet, ehrlich gestanden. Na gut, vielleicht sehen das auch einige als Witz. Mach ja alles sein. Also ich finde den Grundgedanken eigentlich auch geil, dass du das Event halt ja aus diesem besonderen Grund vorher schon loggen darfst, wenn du auch ernsthaft daran teilnehmen möchtest. Ja, aber jetzt nach diesem Announcement, das alle bekommen, die dort geloggt haben, Announcement kannst du nicht umgehen. Mhm. Hätte ich aber auch erwartet, dass sie dann aus ihrem Attended jetzt Not machen oder das mal wieder rausnehmen, der Witz ist zu Ende. Nein, sie lassen schön alle Dings stehen. Und das finde ich einfach. Ich weiß nicht, das nimmt alles so ein Niveau an. Im Prinzip ist mir das auch egal, was sie da machen, aber das ist einfach niveaulos. Das ist arm. Sorry. Da mache ich mir jetzt wieder ganz viele Feinde mit, 188 zumindest an der Zahl, aber das ist mir ziemlich scheißegal. So, genug gemeckert, das muss ich einmal pro Folge ja haben. Genau, was Vielwab sagt, das wird noch ein Mega-Event. Genau, das wird vermutlich das erste Giga-Event, wo dann alles lockt, wer da überhaupt nicht auftaucht. Also ich finde es immer noch komisch. Naja. Xibalba mit Rosen hättest einen Bus. Habe ich da irgendwas Schöne verstanden? Insider. Nein, der Lirk hat mir neulich einen Link zu einem Bus geschickt, der zum Verkauf steht. Das Exemplar ist auch wirklich toll und ich habe das allerdings zu Hause im Familienrat nicht durchboxen können. Ah. Und Lirk hatte mir nach dem Link noch geschickt, kauf deiner Frau ein paar Rosen und bei der Übergabe der Rosen erzählst du von dem Bus. Ja, ich habe von dem Bus erzählt und das mit dem Rosentipp übersehen. Ah. Und daran ist es dann noch gescheitert. Na, deswegen mit Rosen hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Bus. So froh sind keinen, das sind alles so große Dinge, da fährt sich und verbraucht viel Sprit. Na, so wirklich nur als Campingmobil, ja, könnte ich mir das gut vorstellen. Hab ich ja gesagt, diesen Klappzelt-Karawan, der ist viel besser. Ja. Wir ignorieren schon wieder unseren Gast, das geht so nicht. Ja, ich lese gerade. Hat Mac04 schon mit dem Gedanken gespielt, einen Cache selbst zu legen? Also viel Vibe. Ich bin extrem häufig bin ich unterwegs und überleg. Und ich habe auch den Marco schon gefragt, sag mal, gibt's da eigentlich schon Cashews? Der guckt mich da an, grinst und sagt, 10.000-fach. Und da, ach, 10.000-fach. Also ich merke, ich bin also wirklich ziemlich hinterwäldlerisch. Ich dachte, gerade mit irgendwelchen Schildern innen drin irgendetwas reinlassen, was auch immer, ja, aber es ist so, ich werde noch in diesem Jahr, habe ich mir vorgenommen und werde ich das auch machen, werde einen Cache legen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Oh. Ich werde es machen, ich freue mich da auch drauf und ich habe da auch schon die ersten Ideen, wie ich das machen werde, aber ich will das noch nicht sagen. Wir werden berichten. Ja, es hat etwas mit so einer Vogelhütte, so ein Vogelhäuschen zu tun. Oh, die gibt's ja nun fast gar nicht. Oder? Die gibt's nun fast gar nicht, ganz genau. Keine Nägel benutzen, sonst schlachten sie dich, glaub mir das. Okay. Am besten mit Borke an den Baum kleben, sonst kommen die Umweltfanatiker. Wie kommt das eigentlich bei dir an, wenn du sowas wie jetzt mit diesem Event zum Beispiel hörst? So? Das würde mich ja mal interessieren, so als Newbie, wie das auf einen wirken muss, der es noch nicht kennt. Also dass die da jetzt alle gelockt haben, jetzt schreibt schon der Erste, ich glaube nicht, dass der eine Punkt den Kohlfett macht. Ja, da kann ich als Antwort nur sagen, ja, und warum locken sie ihn dann? Also sorry, aber das ist einfach so. Also wenn du sowas hörst, dass da Punkte durch sowas, geklaut ist ja falsch, es schadet ja auch keinem, aber Punkte gemacht werden, die einfach keine sind. Wie gesagt, also ich selbst habe meine Statistik noch nie angeschaut und ich schaue mir auch Statistiken der anderen nicht an. Insofern ist mir das eigentlich so ziemlich Schnuppe und ich denke auch ein Punkt macht den Bock da nicht fett, weil die meisten von denen, die haben weit mehr als 1.000 Logs. Ja, es geht mir ja deswegen aus, dass du das jetzt noch nicht machst oder überhaupt irgendwann nicht machst, das ist alles klar, aber wie wirkt das auf einen? Wie wirkt diese ganze Szene auf einen, wenn man dann solche Sachen mitbekommt? Ja, so ein bisschen jüngermäßig kommt mir das vor. Also die Leute nehmen das verdammt ernst. Ja, das stimmt. Das ist das. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich hab ja schon einige Leute kennengelernt, die haben Statistiken und diese Statistiken, die sind Wahnsinn, so wurde mir gesagt, wo ich auch denke, ja und? Das ist ja nichts Professionelles, das ist einfach ein Hobby. Ja, und das ist nicht ganz richtig, aber es gibt ein oder zwei Profis jetzt tatsächlich. Mag ja sein, aber wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, mir geht's halt auch um dieses Ganzheitliche. Mit anderen Leuten was machen und meine Güte, den Baum hochklettern, das Ding erstmal suchen, finden und dann irgendwie mit so einer riesen Schleuder so ein Teil da über so einen Ast jagen und so weiter. Das macht einfach Laune. Das finde ich extrem geil. Das danach zu loggen, ja, meine Güte, das ist für mich Beiwerk. Aber wie gesagt, ich bin halt ein 18-0er. Ja, aber du gibst, glaube ich, echt. Also jetzt mal übertrieben gesagt, gibst du ganz vielen Hoffnungen da draußen, dass auch mal Newbies nachkommen, die geistiger auf der Höhe sind. Das ist nett. Formulier es mal so deutlich. Ja, weil bei manchen, da fragst du dich wirklich, ich habe gar nichts gegen Vielcacher. Ne? Also es gibt ja Leute, die leben draußen sozusagen. Das ist ja alles okay. Aber wenn ich 4.000 Stück in einem Jahr mache, dann frage ich mich schon, das kann man nicht mehr mit in Ruhe cachen machen. Das geht einfach technisch nicht. Ja, natürlich. Ich meine, die brauchen natürlich dann auch schon irgendwie eine Statistik, wenn die das jetzt schon seit ein paar Jahren machen. Ich werde vielleicht in 2-3 Jahren, da werde ich nicht mehr ganz genau wissen, wo war dieses und was habe ich da gemacht und was war da nochmal. Wobei, auf der anderen Seite frage ich mich, werde ich das wissen wollen? Ich habe eine tolle Zeit gehabt. Stimmt, das ist ja das ist wie gesagt, klar, ja. Mir geht es um die tolle Zeit bei der ganzen Geschichte. Ja? Hast du eigentlich das Grüne Forum schon mal kennengelernt? Weil die Frage ergibt sich nämlich auch gerade zu diesem Thema. Grünes oder Forum. Oder sagt dir das gar nichts? Nee, das sagt mir gar nichts. Da gibt's das Grüne Forum, da schlagen viele als erstes auf. Das kann man, glaube ich, sagen. Das ist eigentlich das größte deutschsprachige Forum zum Thema Geocaching. Okay. Man hat es so genannt, weil das offizielle Forum von geocaching.com ist halt Hintergrundfarbe blau, das deutsche ist grün und deswegen heißt es immer nur eben das grüne und das blaue Forum. Und da der Ton in dem grünen Forum etwas rauer ist und auch schnell umschlägt nach einer freundlichen Frage, heißt es oftmals in die grüne Hölle. Also es ist so eine Aussage, bevor die erste Seite unten erreicht ist, bevor er auf Seite 2 springt, sind das erste Mal Wörter gefallen, die reichen eigentlich, um das zu sperren. Dann wurde sich derart beleidigt, dass also so wirklich gepöbelt wurde. Das ist im grünen Forum echt ziemlich extrem. Aber was ich jetzt super finde, ich lese hier die ganzen Postings und das hat ja mit einem normalen Forum ja nichts zu tun, weil im normalen Forum, da passiert genau das, dass dann halt die Leute anfangen, da so wirklich dann auch mal andere Leute halbwegs zu beleidigen und so weiter. Das ist okay. Ja hier überhaupt nicht. Welches ja? Posting meinst du jetzt hier? Ja, dieses. Das ist unser Chat. Das Chat, dann ist es halt das Chat. Ja, das sind ja alles ja? mehr oder weniger Fans und wenn da einer anfangen würde zu beleidigen, bis jetzt hatten wir es noch nicht, würde ich ihn rausschmeißen. Der Einzige, der mich mal ein bisschen anpuppen wollte, den habe ich dann auch gebeten, den zu verlassen, weil wir wollen hier heute Spaß haben, oder was ist heute? Ja. Wir wollen bei solchen Sendungen Spaß haben, wenn da einer anfängt rumzupöbeln, fliegt da raus. Also, ich habe bei einem Sender gearbeitet in Wien und wir hatten auch einen Chat, hatten wir eingestellt. Also das hatten wir erstmal eingerichtet und dann hatten wir es sehr, sehr schnell wieder eingestellt. Einfach nur, weil da gab es genügend Leute, die haben angefangen, irgendwas zu posten, wo du gesagt hast, das ist nicht jugendfrei, das kannst du nicht bringen. Ja, und ja, dementsprechend haben wir gesagt, gut, wir haben es probiert, das war es gewesen. Ja. Klar. Nee, das Interessanter Kommentar von Cooling75. Der hat geschrieben, die Mayas, die kannten ja gar kein Schaltjahr. Deswegen ja. ist der Weltuntergang eigentlich schon ungefähr 7 Monate überfällig. Aber ich fuhr da auch schon. Ich muss dieses hier mal, das hat uns irgendeiner. Jetzt dazwischen. Nimm uns doch nicht die Illusion hier. Nein, aber hast du das gelesen hier von dem, ich weiß gar nicht, wer das gepostet hat, dieses Event, ich habe es gerade aufgemacht, Aftershow-Party. Allein das Listing ist schon geil. Also das Event selber heißt Aftershow-Party. Und das hat die GC3XE9E. Also nochmal, GC3XE9E hat uns der Chat gerade drauf gemacht, ist also nicht auf unserem Mist gewachsen. In Schleswig-Holstein, es wird geladen zur Aftershow-Party. Das ist, also sieht alleine schon geil aus. So ein Bild mit zwei Außerirdischen mit einem Auge. Das poste ich auf Facebook, das ist schon cool. Die da den Dings angeflogen sehen, kommen hier, das Ende. Wir treffen uns am Samstag, den 22. Dezember um exakt eine Minute vor 8.43 Uhr an der Hafenspitze Flensburg, um zu sehen, ob die Sonne vielleicht doch wieder aufgeht. Dann ein Bild vom Hafen dazu. Ein wunderschönes Bild hier mit den Blättern vorne im Wasser und so. Für den Fall, dass die Sonne tatsächlich aufgeht, wäre es schön, wenn ihr Sekt zum Anstoßen sowie Partyhüte mitbringen könntet. Dann kommt noch eine Karikatur. Es ist ja auch geil. Guckt euch das selber an, das kann ich nicht alles beschreiben. Zu mitnehmen oder hier sterben. Cool. Vor Ort gibt es nichts außer viel Platz. Also bringt Klappspüle, Picknickdecken, Essen und Trinken, Heizpilze, bla bla mit. Der Weltuntergang die Weltuntergangspropheten wollen keine schlechte Stimmung verbreiten. Ach, herrlich, der Neuanfang ist nah, der ist auch nicht schlecht. Auf euer Kommen freuen sich Herr Klausi und McKay. Lasst uns eine schöne gemeinsame Start in die postapokalyptische Welt voller Zombies und ähnliche tollem Spielzeug haben. Also da überlege ich ja echt hinzu, das ist, finde ich, ja so wieder so geil. Also, das ist leider 150 Kilometer Luftlinie, nicht ganz um die Ecke. Ja, scheiße, denn bei so einer Jahreszeit, wo man nicht weiß, was Wetter ist. Aber das finde ich grandios. Das finde ich den richtigen Humor. Gefällt mir auch sehr gut. Wie viel? 27 Militants. Also ich lese nochmal die GC nochmal vor. Ja, weil du jetzt nicht vorausloggen darfst. Ja, stimmt. Stimmt, dazu musste die Apokalypse überleben. Also das war GC3XE9E. Okay, das wollten wir nur, weil es gerade so in diese Geschichte passte. Gehen wir mal wieder zurück. Hier gucken wir mal, was unser Chat so sagt. Früh aufstehen und los. Mein Stöbern im Forum schreibt gerade im Chat, Kello73, mein Stöbern im Forum, jetzt ist gerade hochgesprungen, scheiße, wohin da? Mein Stöbern im Forum war der Moment, wo ich ernsthaft überlegt habe, das Hobby direkt wieder sein zu lassen. Ja, das kann ich verstehen. Also guck nicht ins Forum. Vergiss das alles, was du gehört hast hier. Ich weiß auch nicht, ob das Apple geeignet ist. Also. Wird es auf jeden Fall. So, was haben wir noch Schönes? Den müssen wir auch mal rausnehmen. Wir wollten ja sowieso die Fragen nur noch als groben Anhalt nehmen, von daher passt das schon. Was hältst du denn, wenn das ein Verein vom Geocachen geben würde? Ein Verein vom Geocachen? Ja. Hey, meine Güte, es gibt ja auch Schützenvereine. Ich bin beispielsweise im Schützenverein. Ich find das lecker. Das machst das macht du alles Spaß. Kaputt, was du dir hier aufgebaut hast? Nee. Ich schreibe, wenn ich es nicht gefunden habe. Und ich schreibe es das zweite Mal, wenn ich es nicht gefunden habe. Und ich find's einfach mal nett, andere Leute kennenzulernen. Und da finde ich einen Verein einfach toll. Und so ein Geocaching-Verein, das finde ich auch cool. Da würde ich sogar beitreten. Da würde ich beitreten, aber nur um Leute kennenzulernen und dann einfach jede Menge Spaß zu haben. Okay. Aber keine Statistik. Ja, nee, die Frage war immer so in die Richtung, also das kannst du jetzt noch nicht wissen, wir müssen hier lang genug dabei. Es gab immer so mal diesen Ansatz, mal so einen Verein zu gründen, der die Geocacher praktisch vertritt. Deswegen wäre die nächste Frage nämlich auch gewesen, ob du dich deren Regeln beugen würdest. Du meinst eine Lobbygesellschaft. Ja, kannst du ja. Seine Zusage zu dem Geocaching-Verein, kannst du das zumindest für die Konserve noch rausbieten? Sonst wird er jetzt in Kürze erleben, was ein Shitstorm ist. Die ersten Live-Hörer haben sich schon schnell verabschiedet, als sie das gehört haben. Vermutlich. Na, ich sehe ja schon, der Schützenverein kommt auch super an. Ja, Schützenvereine sind auch sehr beliebt. Aber Geocaching-Verein ist einfach, ja, das kannst du jetzt nicht so wissen. Die haben natürlich einen gewissen schlechten Ruf, weil am Anfang war es mehr so die Variante, sie wollen die Cacher vertreten. Und das war dann sehr gesplittet. Die einen sagten, warum eigentlich nicht, gar keine schlechte Idee. Und die anderen sagten, ich lass mir doch nichts vorschreiben. Nee, also eine Interessensvertretung brauchst du ja eigentlich gar nicht. Ja, da das wird gerade so gestritten, weil durch die Jäger und Förster gibt es im Moment viel Ärger. Richtig viel Ärger. Also in Holland zum Beispiel ist das so weit gekommen, dass du dafür jeden Geocache tatsächlich eine Genehmigung vorlegen musst vom Besitzer des Grundbodens. Da sind die schon so weit. Und okay. Hier wird das mit Sicherheit auch kommen, weil sich hier immer ein paar Schwachköpfe finden, die sagen, ach mein Gott, weil mein Cache da liegt, das ist doch nicht so schlimm. Nur weil das Privatbesitz ist und die alle mit der Taschenlampe bei dem ins Schlafzimmer leuchten, das kann den doch nicht ernsthaft stören. Nee, ernsthaft. Also es gibt so Leute, die legen Caches an Orte, wo du dich fragst, also, wo es nur Ärger geben kann. Sagen wir es mal so, vor 10 Jahren, da wird es wahrscheinlich deutlich weniger Geocacher gegeben haben als heute. Ja, ist ja teilweise schon eine ziemliche Bewegung. Ja, mhm. Und wenn du dann merkst, dass dann halt ewig viele Leute dann immer wieder an dem einen Haus da sind und dann fühle ich mich wahrscheinlich auch mal als Hausbesitzer ein bisschen gestört, wenn das zu viele sind. Mhm. Ja? Und das glaube ich schon. Da kamen dann so Antworten, also im Grünen Forum war ein Hausbesitzer, der mehr oder weniger geschrieben hat, hört doch mal auf, da einen Cache zu legen. Ihr leuchtet bei mir und meinen Nachbarn auf die Höfe. Das ist einfach scheiße. Da wurde noch diskutiert, ob sie den Cache wegnehmen oder so schlimm wäre das doch nicht. Und also und das ist genau das, wo man sagt, wir brauchen eine Interessenvertretung. Also ich glaube es mittlerweile leider auch. Es bilden sich im Moment so, wo waren das? In Köln, ne? Gibt es so einen Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen, wo die sich anwenden können, wenn es Probleme mit dem Cache gibt, damit die überhaupt einen Ansprechpartner gibt, wenn es Probleme mit Caches gibt. Und irgendwo wollten sie es noch, ich glaube in Bayern oder so, machen. Also nicht vereinsmäßig, aber ähnlich. Ne? Da haben sich einfach ein paar Leute zusammengetan, die gesagt haben, okay, bei uns kann der Jäger anrufen, wenn es Probleme gibt. Sozusagen ein Ombudsmann oder was? Ja, also ja, wenn es so weit kommt, ich weiß nicht ganz genau, das ist nicht ganz so mein Ding. Da ist es schon angekommen. Also das gibt es definitiv jetzt schon, ja. Mhm. Weil du musst ja irgendwas machen. Wir haben hier in Buxtehude, wo war das, Horneburg oder Buxtehude, Marco? Horneburg war das. Sind zwei Bäume jetzt zugemacht, also die Bäume zugemacht, hört sich auch beknackt an. Sind zwei Caches von Bäumen entfernt worden, weil der Eigentümer hat sich an Groundspeak gewandt, hat gesagt, will er nicht. Hätte man sich da vorher mal mit dem unterhalten, hätte er vielleicht gesagt, ja, das ist mir egal. Aber so ist es natürlich auch, und ein Eigentümer sieht das, denkt, ja, da hat einfach einer mal auf meinen Grund und Boden was gelegt, ist auch ein bisschen angepisst, auf gut Deutsch gesagt. Schwieriges Thema, ne? Das heißt also, wenn die Leute mal hingehen würden und mal fragen, ist das in Ordnung, wenn ich da sowas mache? Und denen einfach mal erklären, hier, wir machen da so eine Geschichte. Ja. Und dann würde das eventuell wahrscheinlich, oder was heißt eventuell, es wird wahrscheinlich besser funktionieren. Also es hat sich sogar schon gezeigt, dass das funktioniert. Es gibt natürlich auch ein paar, die trotzdem sagen, sie wollen die nicht haben, aber es hat sich auch durchaus schon gezeigt, dass es bei dem einen oder anderen Cache gute Zusammenarbeit mit den Eigentümern des Grundbodens gab. Es gibt natürlich viele Caches, wo es einfach nicht geht, siehe Tetraeder. Das ist für die, die es nicht kennen, eine Aussichtsplattform, ein sehr interessantes Stahlgebilde, sehr hoch. Man darf es offiziell auch betreten, das ist ja als Aussichtsplattform auch gedacht und gewünscht, das auf normalen Wege über die Treppen und so zu betreten. Ja. Der Cache lag aber ein bisschen außerhalb, man musste also dort wirklich mit diesem T5-Equipment, mit Seilen und so weiter dort ran. Und der Betreiber dieser Aussichtsplattform hat den Cache geduldet. Ja, und irgendjemand hat jetzt mal sich bei dem Betreiber gemeldet und offiziell angefragt, ob das denn so in Ordnung ist. Und da kann der Betreiber natürlich nicht sagen, ja klar, ist das in Ordnung. Mhm. Na, also das war Grauzone. Ja, und schon ist das Ding weg. Ja, obwohl die Polizei oft genug da war und nichts gesagt hat. Ne? Es war tatsächlich einer, der sich dann beschwert hat darüber. Das ist dieser Tetraeder. Also wir gucken uns hier gerade mal auf dem Computer an. Ist ein riesiges Ding, steht oben auf so einer Halde. Ne? In Nordrhein-Westfalen sind ja diese alten von den Bergwerken, diese Halden. Und da haben sie oben drauf halt als Kunstwerk so ein Metallteil hingestellt. Und da hatten sie einen Klettercache reingehängt. Und irgendeiner hat sich da beschwert, weil er das nicht in Ordnung fand. Die wirst du immer haben. Die wirst du immer haben. Aber ja. Ich glaube, wenn du mit den Leuten redest, dann wird das bei den meisten, wird das dann auch auf Zustimmung stoßen. Bin ich überzeugt von. Denk mal an dieses Fast 25. Klar. Marco, das hast du doch erzählt. Ja, da haben jetzt sogar Leute von den Stadtwerken oder was, die haben da auch reingeschrieben, haben gesagt, das Ding, das finden wir in Ordnung, ist nicht gefährlich und dementsprechend kann es hängen bleiben. Ja? Naja, du hast aber du hast aber da den Effekt, dass, also bei dem Tetraeder hast du einfach immer diese Haftungsfrage. In dem Moment, wo der Eigentümer sagt, ihr dürft da klettern, hat er das Risiko, dass er, wenn da richtig rumgeklagt wird, er den Kürzeren zieht und dann bezahlen muss, wenn einer abstürzt. Und das ist das Problem. Bei so Sachen jetzt, wie du sagst, wo die Stadtwerke sagen, ja, ist okay, kann er bleiben. Ja, aber ist ja keine Gefährdung da. Das ist ja einfach ein guter Gag. Ja, aber ich meine, wenn die Gefährdung da ist, dann sollte man sich doch eh mal überlegen, ob man das machen soll oder nicht. Ist im Prinzip klettern da Leute seit Jahren. Das stört den Betreiber auch nicht. Solange er das nicht offiziell weiß, ist ihm das völlig egal. Wo ist denn die Gefährdung? Beim Klettern hast du immer eine Gefährdung. Ob du in der Halle kletterst oder draußen. Also die Leute, die sich von dem Tetraeder runterlassen, die wissen, was sie tun. Also wir reden da nicht von 5 Meter Höhe. Also nee, sicher nicht. Das Ding ist richtig hoch. Das heißt, die wissen wirklich, was sie tun. Also nur wenn er das offiziell erfährt oder eine offizielle Anfrage kriegt, dann sagt er im Zweifel natürlich lieber, och nö, will ich nicht. Ganz genau. Ja. Und ein Dussel hat sich wieder, weil alle hatten ihren Spaß, keiner hat was gesagt und einer... Geht nicht. Ja, auf dem Wege sind dann auch keine Lost Places mehr möglich. Ich meine, welcher Lost Place? Also erstmal muss ja den Besitzer dieses Geländes ausfindig machen. Wenn du den dann hast, dann wird er doch mit Sicherheit nicht sagen, na klar, darfst du hier durch meine Ruine laufen, das ganz offiziell mit Genehmigungsschein. Und wie schnell sowas geht, sieht man hier bei so einem Mini-Lost Place als Beispiel GC19Z7K. Der ist versteckt worden 2008. Welcher ist das? Das ist LPC Cashcore, nun gibt es Power. Ah, oh Gott, ja. Das ist so ein, was soll man dazu sagen, so eine Art Trafohäuschen. Ein ganz kleines Ding, das ist kaum größer als eine Doppelgarage. Mhm. Und steht mitten im Wald, da ist natürlich nirgendwo mehr irgendein spannungsführendes Teil. Seit 2008 hat das gut funktioniert, hat knapp 300 Finder gehabt. Alles war gut. Bis dann jetzt der Vorletzte gesagt hat, ist ja ein bisschen unheimlich hier, okay, das haben mehr gesagt. Und auch kein öffentlicher Grund, deshalb die Suche abgebrochen. Und siehe da, ein paar Tage später kommt ein Reviewer, der informiert wurde und macht das Ding dicht. Und das soll jetzt bitteschön wirklich nicht in Richtung des Reviewers gehen. Der, nee, der hat ja der keine Chance, so wenn der Reviewer der das, muss ist, das sind. Die kennst du, die Reviewer, ne? Sagt ja. Der, okay. Na, aber wenn die das erfahren, haben sie natürlich stark. Wenn er das nicht mag, okay, dann soll er sagen, hat ihm nicht gepasst, ist kein öffentlicher Grund, klar, deswegen Suche abgebrochen. Soweit ist es ja noch in Ordnung. Aber jetzt kommt einer, der stänkert. 300 Leute hatten ihren Spaß und alles war gut seit 2008. Ja. Jetzt kommt einer, dem es nicht passt und der macht es tatsächlich für alle kaputt. Ja, ich sehe gerade, also beim Tetraeder weiß der Betreiber das wohl sogar, schreibt Duffy auch gerade. Da geht es wohl echt nur noch um die offizielle Freigabe. Lost Place hast du beziehungsweise noch nicht gemacht, ne? Habe ich bisher noch nicht gemacht, nein. Dazu muss man mal sagen, wir hatten wo ist denn das? Ist das bei Soltau gewesen da? Diese Cash-Kur? Ich sage mal, das ist so grob Richtung Soltau. Soltau. Da ist es Richtung Soltau raus. Das liegt so ein bisschen am Arsch der Welt. Da wohnt keiner und das war ein Altenheim. Und das muss sehr schnell verlassen worden sein, weil da drin saß ja, du bist da durchgegangen und hast gedacht, da muss noch einer leben. Da hing die Wäsche noch auf der Leine. Genau, gedeckte Kaffeetafel und so weiter. Die sind ins Wasser gelaufen, die Leute, weil da so viel Staub drauf war, dass das aussieht wie fester Boden. Also absolut genialer Lost Place. Und jetzt waren wir auf der Nordseetaufe und da waren zwei, die habe ich in Leipzig schon kennengelernt, zwei ganz liebe, und da habe ich gesagt, pass auf, ihr steht doch so auf Lost Places. Da könnt ihr hinfahren, da ist zwar kein Cache mehr drauf, aber die sind so, die machen lieber die Lost Places, die Caches sind eher Nebensache. Der ist geil, da guckt euch den an. Dann sind die da hingefahren und haben mir danach mal Bilder von da gemailt. Und das ist, da liegen vielleicht 2-3 Jahre zwischen, höchstens, ne? Die Cache-Kur war ja 2008 und hat nur 3 Monate gehalten. Ja, 3 Jahre liegen so zwischen. Ja. 3,5 Jahre. Und da unten sind kaum Jugendliche, weil es so einsam liegt. Es war ein Wachdienst ja da, deswegen musste der Cache ja raus. Und trotzdem hast du die Bilder ja auch gesehen. Ja. Also unfassbar ist, nichts war mehr heile. Also alles in Klump gehauen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Horrorfilme Wrong Turn. oder was auch immer. Da können wir auch richtig tolle Horrorfilme machen in diesen Lost Places oder so. So schöne Psycho-Thriller. Ich glaube, wir müssen ihn nochmal mitnehmen zum Lost Place. Ja. Spannend. In Ochsenzoll war mal ein Gebäude noch nicht abgerissen. Das hatten sie nur eingezäunt. Da drinnen lag ein Lost Place. Das heißt, du liefst da drin rum, die Telefone klingelten noch, der Fahrstuhl bewegte sich noch. Also es war alles noch da. Und es war Ochsenzoll ist ja eine Irrenanstalt. Ach du Schande. Und dann hat er den, heute kann man drüber reden, weil das Ding ja weg ist, ne? Das ist von Carl Johnson, das ist einer meiner Lieblingsverstecker. Du musstest in diesem Gebäude hoch und runter, sogar oben aufs Dach einmal rauf. Mhm. Und ganz am Ende, an dem Final, musstest du dann in so einen kleinen Raum, das waren alles so, das waren ja Patientenräume. Und in der Dusche war ein Vorhang vor, den musstest du aufmachen und dann stand dir eine lebensgroße Puppe gegenüber, mit der sie dieses Beatmen dazu geübt haben. Ich glaube, ich habe da 10 Minuten gestanden, bis ich wieder normal geatmet habe. Also da gibt es schon sehr grandiose Sachen. Also, das ging auch noch ein bisschen anders. Ich finde an dieser, das war ja wirklich so ein Patientenzimmer. Also zur Tür rein, gleich rechts rum war dann das kleine Bad. Und in meinem Fall stand die Puppe so ein bisschen schräg. Und der Kopf guckte aus dem Vorhang raus. Okay, das war leichter dann, ja. Nee, bei mir war das dann wirklich so dieser Effekt wie im Comic. Ich bin dran vorbeigelaufen, hab eine Sekunde gebraucht, bis ich das dann so wahrgenommen habe, bin dann stehen geblieben und dachte, Scheiße, nee. Da steht einer, ja. Also, das kann nicht sein, aber ich hab's gesehen, aber nein. Also. Ich sehe schon, wir müssen die da wirklich mal, müssen nicht mal mit reinstellen. Gerne, der Effekt war klasse. Es gibt in Hamburg so ein Ärztehaus, das, glaube ich, hat ein Jahr gedauert, bis sie es umgebaut hatten, 4 Stockwerke. Da war dann auch hier eine Pathologie drin. Mhm. Da hatten sie auch einen Cache drin liegen. Das war auch geil in dem Gebäude. Mitten in der Stadt. Du kamst nur über eine Stelle rein, aber da war auch nicht zu. Du brauchtest nur an einer bestimmten Stelle stehen, gucken, wenn mal gerade eine Sekunde keiner guckt, einen Schritt rückwärts warst du verschwunden in diesem Gebäude dann. Und da drinnen war dann über etliche Stationen auch was verstehst. Es war, also, ja, wir werden dich mal mitschleppen. Gute Idee hier von wem kam der überhaupt? Von Lirk. Nee, Lirk will dich nach Brandenburg verschleppen. Na, nicht gleich so viel. Da kommt gerade so eine Zwischenfrage aus dem Chat. Gibt es eigentlich Manzi Lost Places? Also Manzi ist so, hast du das auch schon mal gehört? Nee. Das ist im Prinzip, hieß das mal Geocaching 2.0, wobei man das nicht ernsthaft vergleichen kann. Da klebt man so QR-Codes. Mhm. Die werden einfach irgendwo angeklebt und dann gehst du mit dem Smartphone vorbei, scannst das ab oder hast einen Punkt. Okay. Also wenn du viel spazieren gehen willst und nicht so viel Wert auf die Suche legst, dann nehme ich lieber Manzis. Dann brauche ich nämlich nicht im Dreck wühlen oder so, sondern lauf irgendwo lang und scanne den Scheiß ab. Ja. Und deswegen fragt sie gerade, gibt es davon Lost Places? Ja, gibt's, habe ich selber mal gelegt, macht keine Sau, weil das einfach zu aufwendig ist. Außerdem war da kein Handyempfang, wo ich die gelegt habe. Ganz, ja, das ganz sagt Kilo 73 auch gerade, im Keller ist das GPS so schlecht. Ja, genau. Das geht natürlich da nicht so richtig. Also Manzi ist sozusagen die schlichte Variante, wo es einfach darum geht, du suchst einfach, willst ein Ziel haben. No, und dann gehst du los und scannst die Dinger so ab. Auch da gibt es Übertreibung, aber das ist eigentlich so das grobe Ziel. Mhm. Beim Cachen suchst du ja halt doch. Ja. Aber wer keinen Bock auf Suchen hat, der ist beim Manzi mit Sicherheit nicht verkehrt. Ja, so haben wir unseren allgemeinen Bogen durch. Bevor ich das jetzt vergesse, jeder Gast von uns kriegt eine Coin. Jetzt musst du wissen, möchtest du Silber oder möchtest du Schwarz? Oh, ich hätte gern das Schwarze. Endlich einer, der mal gleich Schwarz freiwillig nimmt. Das Schwarze ist schön. Haben wir sehen. Danke. Eine der letzten. Ach, das habe ich auch noch gar nicht. Oh, die schweigende Mehrheit der Podcasts. Ja, kriegen nur Gäste, ist aber trotzdem nichts wert, weil es eine Personal Coin ist. Also ideell ist es was wert, aber es ist jetzt so, bei Coins, weißt du, gibt es mittlerweile auch Auswüchse, die ganz komische Formen annehmen. Also da sind mal Coins durchaus in 5 Minuten verkauft und ja. Die Leute werden schon ausfallen, weil sie keine kriegen mehr. Das ist wirklich so bei ganz besonderen Auflagen. Das ist so ein Hobby im Hobby mittlerweile. Aber diese hier sind halt so eine Mischform. Wenn du selbst, die sind ja richtig schwer. Ja. Wahnsinn. Aber wenn du die selbst machen lassen willst, kostet das viel Geld, weil du mindestens, ich vergesse es jedes Mal, ich glaube 200, 300 Stück musst du machen. Und dann kostet das richtig viel Kohle. Oder du nimmst diese, da ist aber der Mittelteil nur geklebt. Okay. Ja. Dafür ist aber halt eine Personal Coin. Du kannst dir die wirklich so zusammen basteln, wie du sie möchtest. Aber es ist halt nur ein Rohling mit einem Aufkleber drauf. Die gewinnen also nicht an Wert. Das ist nur ein ideeller Wert. Ja, viel Vibe. Der Ricky weiß schon, was eine Coin ist. Also, ja, er hat ja eine in der Hand jetzt. Nee, aber er hat schon Trackables bewegt. Ja. Und er wird jetzt gerade zum Numismatiker. Außerdem sprechen wir mit viel Vibe sowieso nicht so lange, die mich mit Y schreibt, wenn sie das immer noch nicht begriffen hat. Also dann werde ich ihn im nächsten Podcast anrufen und nur dumme Fragen stellen. Die Frage, ob ich gerne rätsel. Ja, ich rätsel gerne, aber teilweise mein Hirn leitet mich da richtig fehl. Ja, das war ja genau das mit diesem... Mit diesem Hint-Verlängerung beispielsweise, ja. Ich mache mir da die ganze Zeit Gedanken und ich finde meine Gedanken so geil und schreibe das alles auf und bin ganz aufgeregt und fahre dann dahin und suche und wieder nichts. Ja. Hast du wenigstens schon mal den Elan? Also ich habe ja beim Rätsel gar nicht, deswegen spricht sie das nämlich an, weil Rätsel ist für mich... Boah. Okay, also ein Rätsel habe ich bisher noch nicht gemacht. Das habe ich bisher noch nicht gelöst, ne? So ein Multi. Nee, so einen richtigen Mystery hat das nicht. Du hattest doch da Fragezeichen drin gehabt. Nee, das war der Bonus, den wir neulich angesammelt haben. Ach ja, stimmt, nach dem Klettern. Ah. Mhm. Genau. Aber ja. Wir haben nicht betrogen. Wir haben erst den Cash gemacht und dann den Bonus. Notenwelt 3, genau. Genau, richtig. Nee, Rätsel-Caches sind. Die kann ich dir gar nicht so gleich zeigen, weil ich kriege sie mittlerweile, ich hole sie mir nicht mehr. Ich ignoriere die komplett sozusagen. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach zu blöd dazu. Ich bin auch zu faul. Ich will draußen im Wald rumlaufen und nicht irgendwie zu Hause 15 Stunden googeln. Das ist mir immer... Wenn du denn auch einen hast, ganz oft geht es mir auch so, dass die Owner anders denken. Oder es gibt zwei Lösungen. Das ist auch immer sehr beliebt. Damit machen sich ganz viele Freunde. Wo habe ich denn hier... Filter out finds. Das ist gut. Hier haben wir zum Beispiel so ein Ist das ein einfacher? Das ist ein Dreier. Das ist so jetzt ein Mittel. Weil drei ist schon ganz schön schwer eigentlich, ne? Da gibt es also alle Varianten. Du musst dann irgendwelche bestimmten Bilder suchen in der Stadt. Das ist dann für Leute, die nur da wohnen, funktioniert das wirklich gut. Oder hier kommt irgendein Text und du musst da irgendwas rausfinden. Ach, das ist auch noch von Flakuddels neuem. Da hat sich hier einer umbenannt, warum weiß kein Mensch. Der legt immer Caches, die kein Mensch versteht, und jetzt hat er sich einen neuen Account-Namen ausgesucht und behauptet, das wäre jetzt ein anderer. Also das ist so suspekt, da kann ich gar nicht zu sagen. Gucken wir uns den lieber an hier. Sowas ist zum Beispiel auch recht typisch. Da musst du... Hä? Ich dachte, das wäre einer mit Bild, ist es gar nicht. Was musst du hier finden? Ich wurde am 1. Juni 1854 als Großneffe eines französischen Malers geboren, und da musst du da zig Fragen zu beantworten. Das ist so ein typischer Rätsel-Cache, ja. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Du setzt dich hin und kannst das gut und kriegst das alles raus. Es gibt auch noch welche, die kannst du also wirklich nur mit Studium teilweise lösen. Muss man mal ganz ehrlich sagen, gerade ein D5er, wo es echt absurd wird. Also wo ich nicht mal die Lösung verstehe, nachdem sie mir einer erklärt hat. Und dann hast du die Möglichkeit, du besorgst dir die Koordinaten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Die werden dann auch irgendwo mal getauscht. Das gibt es durchaus auch. Oder du machst dir die Mühe und löst das selber. Gibt es einen Schwarzmarkt? Es gibt zwei Internetseiten, wo du 5 Ergebnisse eintragen musst, dann kriegst du eine Lösung zurück. Ach, wie cool. Ja, es gibt Foren, es gibt Clubs, es gibt kleine E-Mail-Konglomerate, es gibt alle Variationen, wie man an diese Koordinaten kommt, ja. Die Frage ist, ob man das... Interessant ist das, die Geocaching-Schattenwirtschaft, sozusagen. Ja, durchaus. Ja, ja, auf Events wird sowas durchaus mal auf den Tisch, so eine ganze Liste hin und her geschoben. Also das ist ja... Das ist schon sehr. Es gibt ja auch noch eine Lösung, so wie Marco, das macht er dann einfach Tradis rund um den Mystery liegt. In 160 Meter Abstand und guckt, wo welcher Mystery abgelehnt wird wegen Abstandswarnung. Und dann weißt du auch in etwa, wo der liegt. Aber naja. Rätseln mit Demo, ja. Nee, ich hatte mal einen Podcast gemacht, wo ich mal so Mystery-Erklärungen gemacht habe. Die sind aber alle nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe die wirklich zusammengesucht und habe gedacht, für solche Dussels wie mich mach's mal so einen Podcast, wo du so erklärst, wie man da rangehen kann. Da gibt es so Verstecke in Bildern, also in der Zahlen in Bildern versteckt mit Verschlüsselung, oder du kannst ja JPEGs auch in ZIP umbenennen und dann auspacken. Das geht tatsächlich. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten. Schön ist es, in einer kleinen Runde mal Mysteries anzugehen und zu lösen. Das haben wir mal mit ein paar Buxtehudern gemacht, in so einer kleinen Laube und dann mal getroffen und weiß nicht, wie viele Leute waren wir da, so 5 bis 8 Personen. Und haben uns einfach ein paar Mysteries aus der Ecke vorgeknöpft und gemeinschaftlich gelöst. Und wie unterschiedlich Menschen an diese Lösung herangehen, ist faszinierend. Also der eine sagt, Gottes Willen, ich verstehe nicht mal die Frage. Wo der nächste dann schon sagt, ja klar, der ist so und so zu lösen. Ja. Und beim nächsten Mystery ist das genau umgekehrt. wo der den ersten gelöst hat, sagt, nee, keine Ahnung, hier steige ich aus. Weil die Menschen eben total unterschiedlich doch denken. Ich glaube, Gruppe ist auch am ehesten noch am einfachsten. Also wo ich es mal gemacht habe, eine Zeit lang, weil ich da gute Unterstützung gekriegt habe von viel Vibe und Co. hier, dass ich auf Twitter einfach mal nachgefragt habe. Aber ich finde das geil, gerade diese Mysteries mit unterschiedlichen Leuten zusammen zu machen, weil jeder denkt auch ein bisschen anders. Ja, absolut. Du hast dann dieses laterale Denken, andere sind hochkreativ und denken da also wirklich voll um die Ecke. Und das macht natürlich dann doch noch mehr Spaß. Ja, also wenn, ich glaube, Mystery Cache ist für mich als Einzelner nicht so das Ding. Das würde mir auch keinen Spaß machen. Ne? Ja, so geht's mir halt auch. Also ich habe dann einen in Lüneburg, mit dem ich mal zusammen gearbeitet habe. Und der ist ein bisschen pervers, der steht so auf Mathematikrätsel und so ein Scheiß. Also das ist echt schon pervers. Oh, yes, yes, ja. Ich habe oben irgendwie an der Wand hängen, so aus 4 Zetteln mit irgendwelchen Formeln. Also ich fand die optische schön, dass ich mir die mitgenommen habe und angepinnt habe. Das hat er dann alles berechnet, das stimmte dann auch sogar, war ein D5er, glaube ich, sogar. Und ich gehe dann vor Ort hin und kriege dafür dann in irgendwelche Löcher oder auf die Bäume rauf, wo er nicht so gerne hinmacht. Das war dann gute Zusammenarbeit immer. Aber Rätsel, nee, kann ich nicht so viel mit anfangen. Ja, haben wir noch was? Ich glaube, wir hatten die Frage übersprungen mit den Seiten außer GC.com. Ach stimmt, ja. Was kennst du dann schon zu anderen Internetseiten? Also irgendwelche Facebook-Gruppen, Twitter, Google Plus und so weiter, irgendwas schon zum Thema Geocaching besucht? Nee, das hab ich bisher noch nicht. Entschuldigung, ich gehe davon aus, ihr habt dann wahrscheinlich schon etwas größere Antworten da von mir vielleicht erhofft, aber da war ich bisher noch nie drauf gewesen. Ne? Ich war bisher nur auf geocaching.com. Nee, die Antworten sollen gar nicht anders sein. Uns interessiert auch tatsächlich die verschiedenen Sichten. Also deswegen bist du auch als Gast hochinteressant, weil endlich mal einen haben, der jetzt 3 Monate dabei, 18 Founds. Ganz andere Sicht als einer, der 3 Jahre dabei ist. Und wenn wir jedes Mal die gleichen Gäste haben, die schon 5000 Founds haben, dann kommt ja nichts Neues bei raus. Nee. Also ich wüsste auch nicht, als Newbie. Ja, das geht doch schon los mit den Cache-Listings. Wozu sollen die Leute Cache-Listings schreiben? Liest doch eh keiner. Jetzt können wir sagen, doch, wir haben ihn gefunden. Ja, hier ist der sie liest. Also ja. Macht wieder Cache-Listings. Ich meine, das macht ja auch Spaß, einfach mal auch mal so ein bisschen um die Ecke zu denken. Das auf jeden Fall. Also dann solltest du wirklich Flakuddel-Caches alle machen. Wenn du gerne um die Ecke denkst, Flakuddel heißt der. Flakuddel? Ja. Und was ist Flakuddel? Flakuddel ist... Wer? Flakuddel ist so ein, wie alt ist der, Mitte 70? Ja. Der legt hier nur Wulmstorf-Caches. Und Flakuddel ist bekannt dafür, dass du noch nicht mal das Listing verstehst. Okay. Also das ist immer sehr spannend, bis da mal du merkst immer, es dauert ganz lange, bis der erste den Cache findet. Dann finden ihn ganz viele hintereinander. Überraschend. Aber, also, ich habe viele seiner Caches nicht mal verstanden, nachdem ich sie gemacht habe. Ich kriege die nicht mehr, sagen wir es mal so. Weil mir irgendwann einfach zu doof wurde. Aber ich glaube, es gibt doch garantiert auch genügend Caches, wo du das erste Mal bist du auf der Suche und dann hast du vielleicht schon die ersten Teilergebnisse und dann denkst du, okay, fein, in ein paar Tagen, da gehe ich wieder hin und da mache ich dann ein bisschen weiter und so arbeitest du dich dann langsam einfach nach vorne. Ja? Ja, aber es geht bei ihm manchmal nicht weiter dann. Ach so. Also wirklich, ich habe ernsthaft schon 1, 2, da habe ich dann Station 2 gescheitert, hab dann mal nachgefragt, dann hat mir einer erklärt, wie es an Station 2, wie das zu verstehen war, und ich hab's danach, ich hab's dann begriffen, aber ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Also absolut null. Verstehe. Und das sind so Caches, wo ich sage, das geht gar nicht gegen Owner, wenn er darauf steht und seine Fans hat, warum denn auch nicht? Aber ich lasse die aus, also da habe ich keinen Bock zu. Wie gesagt, mir geht es darum, draußen mich zu bewegen und nicht irgendwie stundenlang an einer Station zu stehen. Wenn ich dann noch Heike mit habe, die will eigentlich nur wandern, wenn ich dann länger als 10 Minuten an einer Station zu bringen, dann kommt so der erste oder andere unauffällige Andeutung, dass man ja auch mal weitergehen könnte. Und da hat sie dann auch recht. Guck mal, wir haben den zweiten gefunden im Chat. Kello73, der liest die auch, aber das behauptet er auch nur. Haben wir noch was hier? Ach guck mal, der scheint mir auch ein bisschen neuer dabei zu sein. Hier gibt es ein Mystery, zu dem man ein Buch braucht, das als TB durch die Gegend reist. Wenn das Buch die Gegend verlässt. Ja, das gab es 2006 schon das erste Mal in Schwerin, habe ich das gehabt. Da musste man 2 TBs zusammenbringen und einer war irgendwie in Bayern gelandet. Das hat nie funktioniert, das wird nie funktionieren und trotzdem finden sich immer Owner, die es immer wieder versuchen. Wir haben hier in Wulmsdorf ja sogar, ich weiß, ich habe schon dreimal erwähnt, aber es nervt mich auch immer noch. Wir haben ja auch hier ein Tradi, wo ein Schloss vorhängt. Und um das zu öffnen, braucht man auch einen von zwei TBs, was aber nicht im Listing, ich weiß nicht, ob es mittlerweile im Listing steht, aber stand da auch nicht drin. Und der Owner fand es mächtig witzig. Ich weiß, ich verspreche auch, das war das letzte Mal, dreimal reicht, das zu erwähnen. Wie würdest du damit sowas, denn finden? Du kommst an Cash, also normalen Tradi, und ja, dann ist das Schloss vor. Und um das zu öffnen, brauchst du einen TB, der irgendwo durch die Weltgeschichte fliegt. Das steht aber nicht im Listing drin. Das ist, als ob du willst eine Frau, mehr oder weniger, du bist ja ganz sicher, heute Abend treffe ich sie. Jetzt ja, bist du und wieder heute bei, werden wir einen richtig schönen Abend haben. Gib Gummi und was wieder. Ist, der Bus, der ist, der kommt nicht oder was auch immer, ja. Ich dachte, du und hast, das ist du hast sowas von, ja, da denkst du auch, oh Scheiße, warum das denn jetzt, ja. Und das wäre wahrscheinlich da genau das Gleiche, ja. Du bist kurz vor dem Schluss, ja. Es geht also ja? nicht nur mir so, ja. Nee, also das. Du bist kurz vor Gib Gummi sozusagen. Ganz genau, das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Das ist auch nicht mein Ding. Ja, nee, das war also, Lirk schreibt doch schon, Bolzenschneider ist Grundausstattung. Ja, ja. Das hatte ich zwei Minuten auch, diese Überlegung. Aber wie gesagt, kaputt gemacht wird nichts. Nee, das nicht. Aber an so einem Cash könnte ich dann auch wirklich die Leute verstehen, die sagen, nee, ich will das Ding jetzt von der Karte putzen. Ich hau dich kaputt, ne, ja. Und ich nehme hier mal einen Leatherman und biege da irgendwo eine Lasche auf und gehe da trotzdem ran. Mhm. Ja, gehört sich nicht. Aber kann ich aber in das dem kannst Fall, du dann auch verstehen. Ob ich selber machen würde, also ich kann es nicht akzeptieren, aber ich kann es verstehen. Ja. So sehe ich es auch. Also ich habe gerade, weil das denn so ein Multi ist und du hast dann vielleicht da 5 oder 6 oder 7 unterschiedliche Stationen hinter dich gebracht. Schreibt hier gerade viel Vibe und dann war eine T5-Station plötzlich mittendrin. Ach also so, klettern ja. mit der Leiter. Ja. Klasse, da hätte ich dann auch die Schnauze voll, ja. Aber ich muss auch sagen, das scheint mir auch aggressiver zu werden in letzter Zeit. Ich war gestern cashen und vorgestern, also nach der Arbeit kurz, und an der A7 hat einer Bumbly und wie heißen die? Bumbly und irgendwie. Hangman und ja, Bumblebee oder so. Ja, ja. Genau. A7 Reloaded oder irgendwie so, irgendwas mit A7. Und kam an und komplett zerstört. Ernsthaft. So ein Rohr, Boden versenkt. Mhm. Zeig nochmal für die Zuhörer. Ja, stimmt. So, was hast du, ein Meter Rohr im Boden versenkt? Und er hat wohl irgendwie eine Mechanik drin gehabt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Also du musstest wohl irgendwas drehen und ich kann es nicht beurteilen. Weil dieses gesamte Rohr komplett in solch kleinen Stücken von 3-4 Zentimeter guck mal, so klein? auf dem Rasen verteilt lag. Die Dose zertreten. Ah, super. Das Logbuch war noch da, da habe ich mich dann. Also, dann gebe ich auch zu, da war ein Logbuch, das habe ich gefunden, da habe ich mich eingetragen und habe ihn angeschrieben, ob ich ihm das zuschicken soll oder was ich damit machen soll. Er hat gesagt, entsorgt das lohnt sich jetzt nicht. Aber komplett, also ist nichts mehr übrig von dem Cash gewesen. Ich konnte auch nicht, ich weiß bis jetzt nicht genau, wie der funktioniert hätte. Ich schätze mal, dass das auch so ein Tradi mit Trick war und irgendwer nicht den nötigen Humor für diesen Trick mitgebracht hat. Also, so traurig. Oder es einfach nicht verstanden hat. Ja, wie auch immer, er hat ihn kaputt getreten oder was. Das kriegst du mit Hand gar nicht hin, so wie das Rohr aussah. Da muss schon einer echt drauf rumgesprungen sein. Also dieses Rohr war komplett in kleinste Stücke zerlegt. Naja, gut. Boah. Es werden immer mehr Kescher und damit erhöht sich zwangsläufig auch die Zahl der Vollpfosten, die dazwischen sind. Ja. Ich habe es bei einem gehabt, also ein alter Tradi von den Supermarkts, den ich übernommen habe. Jahrelang alles gut und gut, jetzt wachsen ein paar mehr Brennnesseln als sonst üblich. Den Weg konnte man mal eine Zeit lang sogar theoretisch mit dem Auto befahren, weil er breit genug war und gepflastert war. Jetzt ist er es ist eigentlich nur noch ein Trampelfahrt durch die Brennnesseln. Gut, momentan ist es scheiße, ja. Ich habe ihn aber liegen lassen, weil spätestens jetzt im Winter erledigt sich das mit den Brennnesseln erstmal wieder. Ja, klar. Und irgendjemand fand ihn so scheiße, der hat das nicht nur gelockt, der hat mir das ganze Logbuch einfach zerrissen. Oh. So ja. Ja. Ne, was dazu? Und auch wenn man der Deckel von der Lock-and-Lock-Dose war zerbrochen und die zerbricht nicht beim Runterfallen, also da hat schon jemand draufgetreten. Ja, ist unglaublich. Ich sehe gerade, Kono, schreib mal einen Link mit rein, weil im Chat schreibt er gerade, er hat das Bild gesehen. Ich hatte nämlich ein Bild reingestellt für den Owner, wie das da aussieht. Ich weiß nicht mehr, wie der Cash hieß, aber stell mal einen Link rein, Kono, bitte, wenn du den hast. Also das war, aber wie gesagt, das ist auch so einer, wo ich sage, Natürlich geht das gar nicht, aber absolut nicht. Da gibt es überhaupt keine Entschuldigung für. Deswegen akzeptieren kann ich das nicht mal für eine Sekunde. Aber verstehen kann ich schon, wenn das wieder so ein komplizierter Verschluss war. Ich weiß ja nicht, wie der war. Das konntest du echt nicht mehr erkennen. Ja, dann ist einfach einer sauer geworden. Der ist vielleicht irgendwie 50 Kilometer gefahren, um den Cache zu machen. Obwohl, der hatte nicht so eine hohe D-Wertung. Also eigentlich, ja. Ich will mal eben gucken hier. Das ist GC41101. Also GC41101. Der heißt A7 Standard von Hangman und Bumblebee. Der schrieb auch, er weiß gar nicht, ob er überhaupt nochmal einen verstecken will, weil er die Schnauze voll hat. Ja, kann ich ihn durchaus verstehen in dem Fall. Hat er auch noch, ach, er hat auch noch ein Bild drin. Siehst du das? Oha, das ist ja so ein PE-Rohr. Das ist ja, ja eigentlich ganz schön stabil. Ja, wir reden stabil. Da nicht von irgendwas Billigem, sondern ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert hat. Keine Ahnung, siehst ja, hier ist irgendwie Metall drin. Ich schätze mal, der hat das nicht aufgekriegt. Ja. Aber hey, damit so ein PE-Rohr so aussieht, da muss man nicht nur ein bisschen gegentreten, das muss man wirklich, da muss man schon drauf rumspringen. Ja, da, ich habe es auch so war es auf dem Boden dann, so, das hatte ich fotografiert. Also das hat schon Mühe gekostet, den so zu hinterlassen. Da hat doch jemand einen Drive-In aus Versehen draus gemacht, oder? Nee, der ist oben auf dem Berg, also da kommst du nicht mal mit dem Panzer hoch. Also man muss drüber lachen, aber es ist eigentlich traurig, ne? Also solche Zustände. Aber das ist es ja. Je mehr Leute da mitmachen, umso anfälliger wirst du natürlich dann auch, weil einfach dann auch ein paar seltsame Typen dann dabei sind. Ja, absolut. Ja, schade. Naja, wir wollen ja nicht hier mit Trauer zum Ende kommen. Ja. Ne? Was kommt noch? Als ich letztes Jahr angefangen habe und es gerade zum Trend wurde, habe ich gedacht, geiles Hobby. Hoffentlich bin ich noch dabei, wenn es kein Trend mehr ist. Ja, da hilft nur abwarten und gucken, wie sich es entwickelt. Was anderes kannst du dann im Moment nicht machen. Aber es ist schon so, umso ich glaube, die Prozentzahl der Doofen wird auch gar nicht höher. Es ist einfach nur, die Anzahl wird höher, weil die Gesamtanzahl steigt. Also, ich glaube, die Prozentzahl ist nicht das Problem. Was ist denn eigentlich das, so das Durchschnittsalter in der Geocaching-Szene? Heute weiß ich es überhaupt nicht mehr. Ich glaube, das ist auch extrem runtergegangen durch die Handys. Weil Handys werden heute schon, ja, wesentlich jünger. Weil heute Handys werden einfach schon ausgeliefert mit Geocaching drauf. Ja. Da gibt es schon Handys, die tatsächlich vorinstalliert haben das. Und dadurch kommen einfach viele junge Leute und probieren es einfach mal aus. Als ich, weißt du noch, wann die Umfrage war? Die erste? Die erste große? Ja, ich glaube 2007, ne? Ja, also 2006, 2007 hat mal einer eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie das mit dem Geocachen ist. Und der hat dann rumgefragt. Und ich glaube, der Durchschnitt war knapp über 40. Besser verdient als der Durchschnitt. Was waren da noch drin? Kinder glaube ich nicht, technischer Beruf. Also es war wirklich so, dass die mich beschrieben haben. Ja, wirklich, also es passte fast alles, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten passte das alles. Genau, geht alleine los. Ich glaube Mitte 40 war das auch so. Also war echt Bachelorarbeit, da steht es auch, genau. Also Interceptor ist gut, der ist, könnte auch Bibliothekar oder sowas werden, der weiß alles auswendig. Also können wir dir ja nochmal geben, den Link. Da gibt es also richtige Arbeit drüber, wo das genau drin steht. Mika schreibt da auch noch ein. Also es gab da mehrere Arbeiten, aber die erste irgendwie 2006 war zu einer Zeit, wo die Cacher... Ach genau, Daniel Tillar war das. War das der? Ja, der hat die erste Arbeit gemacht, die so richtig bekannt war. Weil danach kamen ja auch noch ein paar andere. Gary, das ist sie, genau. Und die kannst du dir auch runterladen. Also wenn du wirklich mal über das Cachen was wissen willst, von der Seite kannst du die tatsächlich runterladen. Okay. Und das ist ein PDF, glaube ich, oder Word-Datei. Ja, PDF steht ja hier. PDF, ganz genau. 2007, siehst du, Frühjahr 2007. Und da waren das ja noch lange nicht so viele Cacher. Die erste Schwelle kam 2008, wo das erste Mal richtig die Cacherschaft, ich weiß nicht, sie verdoppelt hat. Ich weiß nicht mal warum eigentlich. Ich glaube, das Fernsehen fing damals an, darauf aufmerksam zu machen. Und Hohecker kam dazu. Mit seinem Buch, ja, genau. Ja, ja, das Buch war da in der Zeit raus. Und der zieht natürlich Leute, klar. Das ist ein Prominenter. Ist ja der einzige Prominente eigentlich, ne? Und der Kommentar ist ja auch gut. Wenn ein Cash heißt, 12 Finger musst du haben und dann fährst du alleine hin, selber schuld. Ist doof, ja. Nee, der war jetzt gut, ja. Ah, super. Ah, guck mal, das Letzte, was er schreibt. Ich erschrecke mich immer über Familienbilder von Lost Places. Mutti, Papa und drei Kinder, die über Ruinen krabbelt. Das habe ich auch schon gesehen, so mit 5-Jährigen auf dem Lost Place unterwegs. Tja, kenne ich auch so die eine oder andere Familie, die das tut. Finde ich auch immer noch merkwürdig. Ich kann mich auch entsinnen an dieses Bild, wo die irgendwie so eine Gruppe von 8 Cachern mit einer Geocaching-Fahne auf den Schultern über Lost Place gelaufen ist. Gut, dass ich nicht bewaffnet war. Dann aber, hat Hohecker was falsch gemacht? Nee, Hohecker hat nichts falsch gemacht, um Gottes Willen. Aber was Hohecker natürlich gemacht hat, er hat ein Buch geschrieben, er ist prominent und damit hat er die Cacherschaft mal eben in einem Jahr verdoppelt. Als der bei N3 damit aufgetreten ist und vorgelesen hat, dass er Geocacher ist, ist es ganz klar, kamen tierisch viele Cacher dazu. Und zu der Zeit, als ich angefangen habe, hat man das ganze Jahr keinen getroffen. Und da war eine Verdopplung der Cacherschaft nicht unbedingt nur positiv. Für aus unserer Sicht muss man auch mal ganz klar sagen, kann er keinem verbieten zu cachen, ist ja Schwachsinn. Oh, auch interessant. Ingo Oschmann sucht auch Dosen, der macht aber keine Werbung dafür. Ja, irgendwo hat er das mal gesagt, ob das stimmt, ich weiß das immer nicht. Da haben sich ganz viele Prominente dann auch mal zwischendurch geoutet. Ja, sie würden auch suchen und so. Also ich habe dann auch mal das Gefühl, prominent, da wird ein Hobby plötzlich berühmt, dann hängen die sich genauso ran wie andersrum. Also ich weiß das immer nicht. Ich kenne eine Prominente, habe ich jetzt gerade gehört von den, wie heißen diese Wikigeeks, die auch einen Podcast machen. Das sind so, nee, ist ja nicht ganz so prominent, aber die machen auch einen größeren Podcast so über Netzthemen. Und die haben ein Mädel dabei, die erzählt auch mal zwischendrin, dass sie am Cachen ist. Ja. Haben wir's? Ja, wir haben die 2 Stunden geschafft. Wir haben's. Nee, ernsthaft? Ja. Tatsächlich sind wieder 2 Stunden rumscheiß. Aber du hast jetzt ja die große Speicherkarte, kann jetzt ja nichts passieren. Nee, also die Reserve hätten wir genug, aber wir wollen das ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen, sonst schlafen uns ja hier unsere Zuhörer ein. Wir haben es doch neulich geschafft mit Tracer. 2 Stunden 15, da war die 8-Gigabyte-Karte voll. Ja, da hört er plötzlich auf aufzuzeichnen, das war echt doof. Kann man das eigentlich jetzt nochmal sich anhören, nachträglich im Netz? Nee, das ist so schlecht. Echt? Nee, natürlich kannst du das. Nein, wir haben ja jetzt die Live-Hörer und ja, danach schieben wir das ins Netz und dann hören das ganz viele auf Konserve. Also so viele Leute setzen, und doch mittlerweile sind es auch viele, die das live hören. Das erschreckt mich immer wieder, wie viele das sind. Wie viele Leute hören das jetzt eigentlich live? Sehe ich immer erst am Ende. Das erst am Ende? Zwischen 150 und 600 Leute. Wow. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen hören die bis zum Ende zu, wenn man das im Chat so beobachtet. Ist manchmal erschreckend, also... Also war es auch schön. Also das ist ja der Lohn für das, für den man das macht letztendlich auch ein bisschen. Also wie immer, ja. Zahlen, weißt du ja, ist immer wichtig. Ja, klar. Statistik, ne? Genau. Ja, nächstes Mal wird auch interessant, wenn wir dann hier in nicht ganz 4 Wochen wieder sitzen. Mit dem Sandmann, ja. Mit dem Sandmännchen aus Schwerin. Oh, dann haben wir, glaube ich, also das muss ich nochmal zusagen, ihr braucht euch also keine Sorgen machen. Ich habe also mit 1000 Mikes gesprochen und wir kriegen für den einen Tag tatsächlich 4.500 Zuhörer freigeschaltet. Also selbst wenn es richtig voll wird, weil es halt Weihnachten ist, alle Zeit haben und der Sandmann ist relativ berühmt. Also, die haben sozusagen den ersten wirklich regelmäßigen guten Podcast gemacht. Okay. Und die sind auch eigentlich qualitativ heute noch in meinen Augen mit die Besten. Ist jetzt auch nicht so verwunderlich, weil er Profi ist. Er arbeitet beim NDR als Reporter. Mhm. Also ja, der weiß auch, was er da tut. Ich mache zwar einen Moment Pause, aber das sind halt die bekanntesten. Und dann singen sie auch noch als Boygroup, ne? Also Geocaching-Lieder. Die sind echt berühmt. Und wenn der hierher kommt, befürchte ich, dass wir sehr, sehr, sehr viele Zuhörer haben werden. Und normalerweise gehen nicht mehr als 700, ne? 750 gleichzeitig. Und jetzt kriegt ihr aber freigeschaltet. Einmal, ja. Weil sonst wird das richtig Geld kosten, das machen wir nicht. Also das Problem werden wir nicht haben. Ihr könnt also euch darauf freuen, dass sich jeder wird einloggen können. Zwischendurch haben wir das auch noch... Das sagst du jetzt so gut. Und dann sind die 4.500 Plätze weg und dann... Ja, das glaube ich, so schlimm wird es nicht. Ja, ich siehe Alex mit seiner Nordseetaufe. Der hatte Bammel, die 150 voll zu kriegen. Ja, aber 4.500 ist schon arschvoll. Wir haben aber vorher ja noch irgendeine Sprechstunde. Nicht, dass ich jetzt einen vergesse, sonst fühlt sich einer zu nahe. Ich hatte mir ernsthaft vorgenommen, für den noch Werbung zu machen, wenn das heute nicht gleich ausverkauft ist. Ne? Aber ja, das bei Alex wundert mich aber auch langsam gar nichts mehr. Wann haben wir denn noch? Wir haben, ach weiß ich nicht, guckt in den Kalender, ich trage sie auch ein und erinnere ja vorher nochmal dran. Ich meine, wir haben nochmal eine Sprechstunde vorher. Dann mache ich den anderen Podcast noch zwischendurch nochmal. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also am 13.12. sind wir mit dem Sandmann hier online. Oh, Moment mal eben. Mhm. Sind glücklicherweise wieder on air die Dosenfischer? Ja, der Sandmann hat jetzt eine Sendung in Ulm gemacht. Der Sandmann, aber die Dosenfischer? Mhm. Nee, deswegen war das auch eine 198C, glaube ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Mhm. Die kommen aber wieder, das steht fest, jedenfalls laut Sandmann. Aber da kann er ja, wenn die bis dahin tatsächlich noch nichts gemacht haben, um 15 selber was zu sagen, da wollen wir jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, das sollen die beiden mal ganz alleine machen. Da brauchen die uns auch, glaube ich, nicht wirklich für. Am 13. Am 13. kommt er? Ja. Am 13.12. Und so lange nehmen wir gerne noch ein paar Fragen für die Reviewer-Fragestunde an. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn noch irgendwer sich gedrängt fühlt, hier mal bei der Sprechstunde mitzumachen, dann einfach über irgendeinen dieser ganzen Kanäle, die wir da so haben, uns anmailen. Oh, das haben Sie angekündigt, schreibt gerade einer. Ja, angekündigt für wann? 198C ist aktuell, ja, okay. Also, ja, es wird kommen, aber wann weiß er noch gar nicht. Genau, er sagte, dass eventuell die 200 in diesem Jahr kommen. Ja, machen wir hier keine großen Spekulationen. Lassen wir den beiden allen Zeit, die sie brauchen. Die haben uns 5 Jahre, glaube ich, fast gut unterhalten. Und wenn die jetzt mal 2 Monate Pause machen, 3, dann ist das auch okay. Hast du noch irgendwas? Ich stutze gerade, weil ich im Kalender jetzt in 2 Wochen den Termin für die Sprechstunde nicht finde. Habe ich die noch nicht eingetragen? Ich glaube nicht. Also ich sehe, am 1. Januar hast du die Schlemmerkäsche eingetragen. Wer kommt denn in 2 Wochen? Ja. Irgendwen habe ich da aber. Also ich trage es demnächst nach. Also da muss, nee, kann sein, dass der noch nicht eingetragen ist, weil das noch nicht ganz klar war. Aber da kommt irgendwer. Irgendwer kommt auch für die Sprechstunde. Bin ich mir sicher. Ich muss mal nachgucken. Ich glaube, das war noch nicht ganz offen. Du musst mal in dieses, achso, du bist ja nicht im Netz, ne? Also wir ignorieren unseren Gast nicht, der ist noch da, aber wir müssen ja hier jetzt nochmal schnell, wir müssen auch ein bisschen Werbung machen. Du kennst das ja, du bist ja da beruflich involviert. Wieso lassen wir uns eigentlich von dir dann beraten, wie wir richtig Kohle machen? Ja, das können wir dann mal machen. Lass uns das doch mal vermarkten. Vermarktungsideen. Da hat mir die nicht Geocaching vermarkten. Dann bist du aber ganz schnell weg vom Fenster. Das war auch nur ein Witz. Ich glaube. Das war auch nur ein Scherz. Nein, ich glaube, du hast da fast tatsächlich eine Arbeitskollegin. Das Vielwald macht auch irgendwas in der Richtung. Die hat mir da auch schon mal was Tolles vorgeschlagen und so. Nur, wir wollen uns schlicht nicht abhängig machen. Das ist das. Ja, nee, da habt ihr auch vollkommen recht. Nee. Wenn da was Kommerzielles dahinter hängt, dann hat das, nee, dann ist das wieder ein bisschen allglatt. Ja, genau, das wird dann da sofort fehlen Ecken und Kanten und ja, was Eigenständiges. Ich muss mal überlegen, ich glaube, habe ich jetzt gar keinen, ich habe den Marschländer, der kommt aber am 31.01. Eastpack, wann hatte ich den Eastpack? Der kommt aber auch, glaube ich, erst im Januar. Und dann hatte ich den Datenchef, der kommt am 23.12. Ich habe, glaube ich, gar keinen dazwischen mehr geplant. Nee, kann sogar sein, weil ich einen von meinen Experimentier-Podcasts nächste Woche machen will, am 1. Und dann kommt der Sandmann schon fast. Kann sein, dass da gar keine Sprechstunde zwischen ist. Ja, kann mal ausnahmsweise angehen. Müssen die Leute mal etwas länger warten. Oder wir lassen uns noch irgendwas einfallen. Ich habe da auch noch so ein paar Logs, die wir nochmal vorlesen wollten. Nochmal gucken. Jetzt suchen die uns schon unsere Termine raus. Jetzt wird es langsam peinlich. Wir müssen mal, genau, Zitat, Webseite, vielleicht am 28. oder 29.11. noch eine Sprechstunde. Ja, das hat aber nicht so funktioniert, deswegen wird das da wohl nichts werden. Ich gucke mir das nochmal durch. Ich kann sein, dass wir keine Sprechstunde mehr dazwischen haben. Dann müsst ihr mal eine Woche länger warten. Das ist dann so. Geht nicht anders. So, hattest du sonst noch irgendwas jetzt? Was unbedingt? Nö, ich bin durch. Dann lassen wir unserem Gast das letzte Wort hier. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf eine richtig gute Idee für meinen ersten Cache, den ich lege. Der kommt auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Das habe ich mir vorgenommen. Mhm. Und ich fand es richtig geil, einfach heute mal hier zu sein und mit euch mal ein bisschen zu plaudern. Und ich finde es klasse, wenn mehr Leute das auch ganz locker nehmen, diese ganze Cash-Geschichte und nicht nur auf Statistiken gucken und so weiter. Aber ich glaube, da sind sehr, sehr viele dabei, die das so machen. Ja, ich glaube besser. Also ich bleib dabei. Ich finde das cool. Ich finde das einfach extrem schön. Das macht echt Spaß. Vor allem, wenn ich damit mit anderen Leuten dann auch dabei bin. Ja. Besseren Abschlusssatz kann man auch nicht. Das bringt es auf den Punkt. Ne? Schön. Ja, dann sagen wir jetzt, würde ich sagen, langsam tschüss, ne, damit ich unsere Abschiedsmelodie jetzt spielen kann. Ab in den Wald. Genau. Raus cashen heißt das immer. Ja, dann sagen wir tschüss. Auf Wiedersehen. Jupp. Tschüss. Jetzt sollte Musik kommen. Komm. Ich warte auf die Musik. Ach so, jetzt kommt die Musik da gar nicht an. Naja. Manchmal klappt das nicht. Die Musik ist eben nicht rausgegangen. Aber da müssen die jetzt live mit leben. Ah, endlich das Ding wieder runter. Ey. 2 Stunden, was haben wir? Wir nehmen ja noch auf, 2 Stunden, 8 Minuten. Ich lasse ja mal ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Nachlauf. Es gibt tatsächlich Leute, die freuen sich immer über diese 2, 3 Minuten extra. Und dafür, dass sie nicht live hören konnten, schneiden die, lassen die dann immer hinten dran. Das ist so ein bisschen wie der Blick hinter die Kulissen. Was? Wie der Blick hinter die Kulissen. Ja. Ja. Jetzt fangen sie an zu lästern, jetzt wird es interessant. Da leben wir aber, glaube ich, sowieso von, weil das ist die Live-Geschichte, die das hauptsächlich auch, kriege ich ganz klar mit. Da ist man immer ein bisschen dann mit dabei, wenn man mit chatten kann und so. Das, glaube ich, bringt viel. Aber ihr habt da wirklich dankbares Publikum. Ja, wir sind auch sehr zufrieden. Also dankbar und schmerzfrei. Super. Dabei sind das gar nicht so viele Chatter, wenn du die Namen durchguckst. Das sind echt so, lass mal insgesamt 20 Leute sein, die da so regelmäßig chatten. Mhm. Und der Rest hört tatsächlich stumm zu, offensichtlich. Klasse. Das ist schon, spannend, ja. Na, sehr schön. Und wie gesagt, der Interzeptor hier, ich hatte irgendwann mal gefragt, oder wir hatten das irgendwann angesprochen mit den Shownotes. Wenn wir hier natürlich die Gäste befragen, kann er nicht gleichzeitig alles aufschreiben. Und der sitzt da wirklich die ganze Zeit und schreibt alles mit. Und am Ende kriegen wir dann von ihm eine Info. Siehst du, 288 Zuhörer. Ach, wir sind nochmal 5 Sterne bewertet. 288 Zuhörer waren es heute. Das ist auch das richtige Schlusswort für unsere Konservenhörer jetzt. Auch euch wünschen wir dann, einen schönen Abend, kann man ja mal gar nicht sagen. Ne? Schöne Zeit und hoffentlich hat Spaß gemacht, das zu hören. So, wo stopp? Da.